know, it's a little bit diversion, amen, from where we are coming from, amen. Heute werden wir ein klein wenig abschweifen. Aujourd'hui, on va parler de notre chose. Because of the discussion, the children discuss in that was on Sunday, amen. Wegen dem Gespräch, was die Kinder in der Gemeinde hatten am Sonntag. À cause de la conversation que les enfants avaient le dimanche. The Lord is telling us that we should. There are people we are to run from. Der Herr sagt uns ganz klar, dass es Leute gibt, vor denen wir fliehen sollen. Et Dieu nous dit qu'il y a des gens qu'on doit fuir. He did not tell us to even run from witches and wizards. Er hat nicht mal gesagt, dass wir vor Hexen und Magiern wegrennen sollen. Il n'a pas dit qu'on doit fuir des marabouts ou des sorciers. Amen. Amen. You know, he said those that call themselves brothers and sisters in Christ, but refuse to submit to him. They are those who are to run from. Die Leute, die sich Brüder und Schwestern nennen Christus, aber sich nicht Christus hingeben, vor denen sollen wir fliehen. Mais Dieu nous dit qu'on doit fuir les gens qui s'appellent frères ou sœurs en Christ, mais qui refusent de se soumettre à Jésus-Christ. You know, in 1 Corinthians 5, Paul says something like that. He said, I did not tell you to run even from sinners, because you know that they are already shit. Amen. Those without Christ, they are shit. But those that call themselves God people, but refuse to surrender to Christ, those are the people you are to run from. Genau. Er sagt uns ganz klar, dass du kannst nicht vor der Welt sozusagen wegrennen, weil die weltlichen Menschen, Leute, die Ungläubigen, dieser Mist, der ist überall, ne? Überall laufen tote Menschen herum. Und wir waren einst, auch früher sie. Aber die Leute, die sich Kinder Gottes nennen, aber dennoch sich Christus nicht beugen wollen, diesen Menschen, vor diesen Menschen sollen wir fliegen. Sollen wir fliehen? Même Paul a dit qu'on ne peut pas fuir les gens qui sont dans ce monde parce que eux, ils n'ont pas Jésus-Christ et puis ils sont déjà comme la poubelle, donc il n'y a pas une raison de leur fuir parce qu'ils font parmi de ce monde ici. Mais Paul a dit par contraire qu'on doit fuir les enfants, les personnes qui s'appellent enfants de Dieu mais qui refusent de se soumettre à Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. Fuir from verse 7. Von Vers 7. 1 Corinthians 5, verse 7. You know, beware of those you listen to. Nimm dich auch in Acht vor den Leuten, denen du zuhörst. Tu dois faire très attention aux gens que tu écoutes. Amen. Beware of those you listen to. The pastor or preachers that you listen to. Die Pastoren und Prediger, die du anhörst. Tu dois faire très attention aux gens que tu écoutes, même si ce sont des pasteurs ou des prêcheurs. From verse 7, it says, point out therefore, he is telling us what we are to run from. Sag uns hier, we are to run from. Oder vor wem wir fliehen sollen. Verse 7 nous dit de qui on doit fuir. Or those we are to run from. Et Leute, die wir meiden sollen. Et les gens qu'on doit éviter. It says, point out therefore the old living, that you may be a new lump. As you are on living. For even Christ, our Passover, is sacrificed for us. Therefore, verse 8, let us keep the feast, not with old living, neither with the living of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. Verse 9, I wrote unto you in an episode not to companion with fornicators. It's using this is you know fornicator for example. Amen. I mean you know fornicators for example. If he's talking about fornication, he means those you know the flesh, anything of the flesh. Those that are in the flesh. Those that preach the flesh. Das Fleisch predigen. Damit sind die Unzüchtigen gemeint. Amen. Amen. Dans verset 9, Paul nous dit qu'on ne doit pas avoir le contact avec ceux qui vivent dans la chair. Et dans la chair, ça peut être, par exemple, qui vivent dans l'immoralité ou bien dans autre chose. Donc, les gens qui préfèrent la chair que l'esprit. It's not only fornication, man sleeping with woman, or you know, it's like the Muslim, for example. You know, for their message is about the flesh. They fight the flesh, and not they are not a, for them. It's not about the spirit; it's about the flesh. It's about people are your enemy. They destroy the infidel. We don't destroy people; we destroy Satan. Und hier die Unzüchtigen, da geht es nicht geht es nicht nur um die Unzüchtigen im Fleisch, sondern besonders um die Unzüchtigen im Geist. Und in anderen, in Religionen beispielsweise, im Islam sehen wir halt, dass die Lehre sehr fixiert ist auf den Menschen. Das, was der Mensch macht, was der Mensch nicht macht, dass der Mensch der Feind ist und deswegen auch der Mensch beseitigt werden muss. Deswegen sagen die auch, dass Ungläubige beseitigt, zerstört werden müssen. Et en général, on doit comprendre qu'il ne s'agit pas de moralité ou bien de la fornication seulement en général, mais surtout aussi tout ce qui est dans la chair. Parce qu'il y a par exemple les musulmans qui combattent toujours la chair, qui voient toujours l'homme comme leur ennemi. Puis c'est ça le problème, parce que nous, on ne combat pas l'homme, on combat le diable. Look at verse 10. Verset 10. Are we there, please? Mm-hmm. He said, yet not altogether with the fornicators of this world, or with the covetous, or extortioners, or with idolaters, for them must you needs to go out of this world. Mm-hmm. I don't know if you are getting it. Mm-hmm. Amen. If you are to run away from, you know, just run away from what people call sin, you are to run away from this world. Wenn du vor, it's all about what Christ calls sin. Wenn du von den Leuten wegrennen würdest, die die Sünde begehen, also die, wenn du vor der Welt wegrennen müsstest du aus der Welt raustreten, aber das funktioniert nicht. Es geht um das, was Jesus Christus Sünde nennt. Et verset 10 nous dit que si tu veux fuir de ce monde, bien du péché de ce monde, là tu dois quitter ce monde, et puis c'est impossible. Mais il s'agit pas aussi de ce que le monde appelle péché, mais c'est que Jésus-Christ appelle péché. And if you are not going to have anything to do with unbelievers, fornicators, you have to leave this world completely. Wenn du nichts zu tun haben willst, the fornicators of this world, it's here, you say. Oder Habsüchtigen oder Räubern dieser Welt bist du verlassen, weil du sitzt neben diesen Leuten in der Bahn, du kassierst diese Leute ab, du trinkst mit denen vielleicht sogar einen Kaffee, weil du diese Leute einfach immer um dich herum hast, weil du einfach in dieser Welt bist. Und um diese Leute zu meiden, müsstest du aus dieser Welt rausgehen. Aber das will ja der Herr auch nicht für uns. Et si tu veux, par exemple, éviter ou bien rien avoir avec le païen ou bien avec les immoraux de ce monde, là, tu dois quitter ce monde et puis c'est impossible parce que partout où tu es au travail ou bien si tu es au supermarché, tu es toujours entre les immoraux de ce monde. Praise the Lord. Hallelujah. He said, but now I have written unto you, that's verse 11 now, please. Verset 11. Not to keep company. If any man that is called a brother be a fornicator, or covetous, or an idolater, or a railer, nor a drunkard, or an extortioner, with such an one, know not to eat. Do you get it? Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. For what have I to do to judge them also that are without? Do not ye judge them that are within? Praise the Lord. Yeah. Amen. Amen. You know, to run away from things in this world, the Bible did not tell us to run away from even sinners. Jesus was called friend of sinners. Bibel hat uns nicht gesagt, dass wir vor Sündern wegrennen sollen, weil Jesus wurde sogar ein Freund der Sünder genannt. Et Jésus n'a pas dit qu'on doit fuir des pécheurs parce que Jésus-Christ a été appelé un ami de pécheurs. He said, run away from those that call themselves God's people, but they refuse to change. Wir sollen die Leute lieber meiden, die sich Kinder Gottes nennen, aber die sich weigern, sich zu demütigen und sich zu ändern. Et la parole de Dieu nous dit qu'on doit éviter les gens qui s'appellent enfants de Dieu mais qui refusent de se soumettre à Jésus-Christ et de se repentir du péché. Praise the Lord. Amen. He said, run away from, you know, a brother or a sister, a mother that call him or herself, you know, a child of God. And yet, he hates the truth and he hates those that preach the truth. Wir sollen fliehen vor Eltern, vor Müttern, vor Vätern, vor Geschwistern, die sich Kinder Gottes nennen, aber dennoch die Wahrheit hassen. Et on doit fuir des frères ou sœurs, parents, en général les membres des familles qui s'appellent enfants de Dieu mais qui détestent la vérité. Praise the Lord. Amen. Before I continue, I'm even planning of dividing the church. I'm praying about it. Eventuell die Gemeinde zu teilen. Ich bete noch dafür. Et je prie parce que je veux peut-être diviser l'église, mais je dois encore prier pour ça. If the Lord tells me to go ahead, I do it. Wenn der Herr mir sagt, dass ich das tun soll, werde ich das tun. Et si Dieu me dit de le faire, là je vais le faire. Because there are some that are just refusing to believe and act on the truth. Denn einige weigern sich zu glauben oder nach der Wahrheit zu handeln. Parce qu'il y a des gens qui refusent de croire et d'agir selon la vérité. They always have excuse to choose the flesh. Sie haben immer wieder eine Ausrede, sich für das Fleisch zu entscheiden. Ils ont toujours l'excuse pour choisir la chair. They look for excuse, you know. They look for places in the Bible where they can hang on to and keep on living their evil life. Sie suchen nach Bibelversen, die ihr böses Leben immer noch dann rechtfertigen. Et ils cherchent les versets bibliques pour justifier leur comportement charnel. Jesus taught the disciples for 3.5 years. Jesus hat die Jünger 3.5 Jahre gelehrt. Et Jésus-Christ a éduqué les disciples pour 3 ans et demi. And they really learned a lot. Und sie haben viel gelernt in dieser Zeit. Et ils ont beaucoup appris. But some have been here for 7 years, 8 years. But upon all, I can still direct, you know, when they open their mouth. When they speak, when I hear what they are saying, I marvel. Aber einige sind schon if they have even been here. Oder 8 Jahre hier und dennoch, wenn sie ihren Mund öffnen, bin ich immer noch erstaunt und frage mich, wart ihr überhaupt hier, habt ihr hier zugehört? Et il y a certains gens qui ont été ici à l'église pour 7 ou 8 années, mais ça me rend triste de voir parce que quand ils parlent ou bien il dit des choses, c'est toujours charnel. Amen. Amen. You know, this church is so different. Diese Gemeinde ist anders. Cette église est différente. Here is not a religious church. Diese Gemeinde ist keine religiöse Gemeinde. Ce n'est pas une église religieuse. It is a living church. C'est une lebendige Gemeinde. C'est une église vivante. And a living church is not what you want, but what the Lord wants. Eine lebendige Gemeinde, da geht es nicht um das, was der Mensch will, sondern das, was Jesus will. Et dans une église vivante, il ne s'agit pas de ce que toi tu veux, mais ce que Jésus-Christ veut. A living church, there is not my desire. It is what the Lord desires for us. In einer lebendigen Gemeinde geht es nicht um das, was man sich selbst wünscht, sondern das, was der Herr sich für einen wünscht. Et dans une église vivante, il ne s'agit pas de ce que on désire, mais ce que Jésus-Christ désire. And that's why when you come here, you don't just spend 30 minutes, 1 hour, and you are out. You really learn. Also, wenn du hier hinkommst, because the Lord needs to feed you. Geht die Predigt nicht 30 Minuten oder nur eine Stunde, sondern länger, damit man hier wirklich ernährt wird. Et c'est ça pourquoi l'église n'est pas seulement pour 30 minutes ou bien une heure, mais ça prend beaucoup de temps parce que Dieu veut vraiment t'apprendre beaucoup de choses. Praise the Lord. Hallelujah. You know, when you open your mouth and speak, I know where you are going to, I know where you are coming from. Wenn du deinen Mund öffnest, um zu sprechen, weiß ich, woher du I know your maturity. Kommst, wohin du gehst. Ich merke deine Reife. Ich kenne deine Reife. Et quand tu parles, je sais où tu veux aller, puis où d'où tu viens, parce que à travers tes paroles, je sais, je connais ta maturité. You might even be saying good things. We know good things might be coming from your mouth, but I can read your heart more than I hear your voice. Gute Dinge kommen vielleicht von deinem Mund, aber dennoch kann ich dein Herz sogar besser lesen als dein Mund. Et peut-être tu dis des bonnes choses, mais je peux lire ton cœur plus que tes paroles. Praise the Lord. Amen. You know, I marvel when I hear when people speak. You know, I always want to hear the truth from you. Ich möchte immer die Wahrheit Christ is the truth. Hören von Menschen. Denn Jesus Christus ist die Wahrheit. Et ça me rend triste quand j'écoute certains gens parler parce que moi je veux écouter seulement la vérité de votre bouche parce que Jésus-Christ est la vérité. You know, we have been here for several times. 3 John chapter 3. Wir waren jetzt oft bei 3. Johannes, Kapitel 3. Nous avons été plusieurs fois dans 3 Jean, verset 3. He said, for I rejoice greatly when the brethren came and testified of the truth that is in thee. Amen. Amen. When brothers and sisters hear your word, that you know the truth that is coming from you. Die Wahrheit, die von dir kommt. Christ coming from your Christus, mouth. Der von dir kommt. What Christ called the truth, and not what this world called the truth. Was Christus die Wahrheit nennt und nicht was diese Welt die Wahrheit nennt. Alors verset 3, Jean nous explique qu'il s'est beaucoup réjoui quand il a écouté ou bien vu comment les frères et sœurs en Christ s'est décidé pour Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est la vérité et puis quand les enfants de Dieu parlent on doit reconnaître que c'est Jésus-Christ qui parle à travers d'eux. He said the truth is in you and you walk in the truth. You see that? Die Wahrheit ist in dir und du wandelst in der Wahrheit. Amen. Amen. It's not the truth is not in you, but you are your words is just saying the truth. It's a copy. It's you know it's copying the truth. Nicht das, your mouth. He said, well, you, they worship me with their lips, but their heart is far from me. Dass dein Mund einfach nur irgendwas kopiert, sondern dass dein Herz wirklich da offen ist und nicht, dass dein Herz weit weg ist und dein Mund aber nah. Ici on a écrit dans verset 3, tu demeures attaché à la vérité et tu vis selon cette vérité. C'est très important de savoir que ça ne suffit pas de dire des paroles qui semblent bien ou bien qui sont une photocopie de la vérité, mais tu dois vraiment vivre par la vérité parce que Jésus-Christ a dit qu'il me loue avec leurs paroles, mais leur cœur est loin de moi. Praise the Lord. Hallelujah. You know, dividing the ministry, you know, a part that is strong enough to eat what the Bible calls strong meat. The real truth that are ready for the truth. Und mit Spaltung meine ich, which is Christ the Lord. Dass eine Gruppe, that are matured enough. Bekommt, die feste Speise bekommt und dass das die Gruppe ist, die halt reif genug ist, um diese feste Speise zu bekommen. Und die andere Gruppe, die weniger. Ja, those that will not question the truth. Die Wahrheit eben nicht in Frage stellen. Et la raison pour laquelle je pense de diviser l'Église est parce que je veux faire une différence entre les gens qui écoutent la parole de Dieu sans douter ce que je dis, mais qui sont aussi matures d'écouter puis d'attendre la vérité puis l'autre groupe et alors laquelle qui est disons faible dans la foi. You know those that have learned to live in the Spirit. Die gelernt haben, Geist zu leben. Parce qu'il y a des gens qui ont appris de vivre dans l'esprit. Those that have learned never to be carnal. Die lernen nicht fleischlich zu sein. Qui ont appris de jamais être charnel. Those that hate the flesh and reject the flesh. Die das Fleisch hassen und verweigern. Qui détestent la chair et puis rejettent la chair. Then the other part is those that want to remain babies. Und der andere Teil. They remain carnal. Ist für die Leute, die Babys im Glauben bleiben möchten, die fleischisch bleiben möchten. Et l'autre groupe est alors pour les gens qui ne veulent pas grandir et qui préfèrent de rester un bébé. Amen. Dans la foi. Those that refuse to choose Christ. Si je veux un Christus zu wählen. C'est pour ceux qui refusent de choisir Jésus. Those that refuse, no, for them it's all about excuse to live in the old life. Für die es so viele Entschuldigungen gibt, im Fleisch zu leben. Parce qu'ils ont beaucoup des excuses pour vivre dans leur vie ancienne. Abraham left the old life. Abraham hat das alte Leben verlassen. Mais Abraham a quitté sa vie ancienne. Amen. Amen. He left the old life and he never returned. Er hat das alte he Leben never, verlassen. You know, he never go there for anything. Und ist nicht mehr zurückgegangen. Et Abraham a quitté sa vie ancienne et puis il n'est jamais rentré. He said, leave your country, leave the family. You know, we always won't have any excuse. We look for excuse to be part of them. Er hat ihm gesagt, er soll sein Land Abraham verlassen, did not do that. Seine Familie verlassen. If not, he could have returned. Und Abraham war fokussiert auf das, was der Herr ihm gesagt hat, weil wäre es nicht gewesen, wäre er zurückgegangen. Et Dieu a dit à Abraham de quitter toute sa famille, puis Abraham a été vraiment, il a choisi de suivre Jésus, de suivre Jésus-Christ, et puis s'il voulait penser de sa famille, là, il pouvait aussi retourner. Praise the Lord. Hallelujah. You know, these people, Hebrews 5, those that refuse to grow, they are pulling us back. Denn die Leute, die sich weigern zu wachsen, ziehen die ganze Gruppe zurück. Et les gens qui refusent de grandir, ils nous retirent toujours derrière. Amen. Amen. And we are tired of it. We are tired of them. Wir haben es satt. Et pour nous sommes fatigués. Die Ständige immer wieder zurückfallen. De ne pas avancer. For them, it's always one step forward and two steps backward. Immer ist es ein Schritt nach vorne. Because we keep on exercising patience with them. Weil wir immer wieder geduldig sind mit diesen Leuten. Et pour ces gens-là, c'est toujours ils font un pas devant et mais ils font deux pas au derrière et c'est aussi parce que nous avons toujours la patience avec eux. For example, it's not this message I'm supposed to preach today. Und ein Beispiel ist auch heute. Eigentlich sollte ich heute nicht über diese Sache predigen. Et par exemple aussi aujourd'hui, il fallait pas que je prêche ce thème. But because of them, we have to go into it. Because this saw this, you are supposed to know all this before this time. Müssen wir wieder auf dieses Thema zurückgreifen, weil eigentlich sind das alles Sachen, die ihr ja eigentlich alles schon wissen müsstet. Et le sujet qu'on parle aujourd'hui, normalement, c'est quelque chose que vous devez savoir et vous connaître déjà depuis longtemps, mais parce que vous refusez de grandir, c'est ça pourquoi on doit toujours rentrer à la base. Praise the Lord. Hallelujah. Proverbs 9 of Hebrew 5. We have 5, verse 9. Maybe we'll quickly read to 9 to the end. Amen. Hebrews 5, verse 9. And being made perfect, he became the author of eternal salvation unto all them that obey him. Obey him. Obey the truth. Those that obey the truth. Die der Wahrheit gehorchen. Amen. Ceux qui obéissent la vérité. Are you getting it? It's not those that will look for excuse to disobey him. Nicht die, die nach Entschuldigung suchen, ihn zu missachten. Ce n'est pas pour ceux qui cherchent les excuses pour désobéir Dieu. Amen. And be one with evil. Und dann eins sein mit dem Bösen. Qui sont un avec le mal. Verse 10. It says, call of God and high priest after the order of Melchizedek. Verse 11, of whom we have many things to say and have to be uttered, seeing you are dull of hearing. We have many things to say, but you are so dull to hear. Vieles haben wir zu sagen, aber ihr seid so stumm geworden zum Hören, ihr könnt es nicht hören. Verse 11, c'est un sujet sur lequel nous avons bien des choses à dire et qui sont difficiles à expliquer, car vous êtes devenus lents à comprendre. You know, those that are here just a year now, let me say 2 years. They can, no wonder Jesus said the first shall be the last and the last shall be the first. They can even understand things of the Spirit more than you that have been here for 8 years. Und andere Leute, die schon mehrere Jahre, die erst ein Jahr hier sind, verstehen die Dinge des Geistes sogar mehr als andere, die schon jahrelang hier sind. Il y a des gens qui ont été seulement ici à l'église pour un an, mais ils sont capables à comprendre des choses de l'esprit plus que les gens qui ont été ici pour 7 ans ou 8 ans. Verse 12. For when for this time you ought to be teachers, you have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of meek. And not of strong meat. Praise the Lord. Amen. Verse 13. For everyone that useth meat is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. But strong meat belong to them that are full age. Can you see separation here? You check yourself, you prove yourself, which part you belong to. Zu welcher Gruppe gehörst du? Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Praise the Lord. Amen. What the Lord called good and evil. Das, was der Herr gut und böse nennt. C'est que Dieu appelle bien ou mal. On the both side, if the Lord gives me, go ahead, I will do it. Both sides will be receiving different message. Und wenn der Herr mir das angibt, das so zu tun, das aufzutrennen in Milch und feste Speise, dann wird auch die Milch eine andere Predigt bekommen als die feste Speise. Et si Dieu me dit de séparer l'église entre, disons, du lait et la nourriture solide, là je vais le faire. I have a lot of message that the Lord has given me, but they have stopped me. I cannot preach it because of those that keep on drawing us back. Denn ich habe feste Speise, die ich geben möchte, aber ich kann sie nicht predigen, weil wir einfach nicht dazu kommen, wegen den fleischlichen Leuten, die uns immer wieder aufhalten, voranzukommen. J'ai aussi de nourriture solide à prêcher, mais à cause des gens qui sont charnels et puis qui ont besoin du lait, je ne suis pas capable à prêcher ces messages parce qu'ils sont oui, toujours dans la chair. On both sides, you know, they will be having different messages. And the mature side will be hearing or listening to the carnal people's message. Then the carnal people, I will not allow them. I will keep away the message of those of the mature people away from them. Und, that's what I will do. Because you are not mature together. Und die Unmündigen werden die Reifelehre noch nicht bekommen, dürfen die Reifelehre auch nicht sich anhören. Die Reifen dürfen sich aber die Predigt der Unmündigen anhören. Et je vais faire comme ça que les gens qui sont, disons, charnels, ils vont pas avoir l'accès au message de la nourriture solide. Et puis eux qui sont matures, ils vont avoir l'accès du message qui est pour les gens charnels. And after service, they go home straight. Nach, because I don't want them. I don't want, because if you refuse to grow, then I will teach you how to grow. Und nach dem I have to help you. Und nach dem Gottesdienst müssen die Unmündigen dann halt auch gehen, weil wenn du dich weigerst zu wachsen, dann muss ich dir helfen zu wachsen. Und deswegen muss ich dann diese Trennung machen, damit halt nicht noch mehr Vermischung passiert. Et après l'église, les gens charnels vont quitter l'église parce que si vous n'êtes pas capable à grandir, là je dois vous aider à grandir. Praise the Lord. Amen. They refuse to grow, they refuse to go. Sie weigern sich zu wachsen, sie weigern sich aber auch zu gehen. Ils refusent de grandir, mais ils refusent aussi de partir. You cannot continue to pull others back. Du kannst nicht weiterhin andere Leute zurückziehen. Et tu peux pas continuer à retirer les gens derrière. I will give you a little time to be mature, to grow, to think and repent. I will give you a little time, but don't be surprised when I take the radical decision. Aber wundere dich nicht, wenn ich dann die radikale Entscheidung treffen muss. Je vais vous donner un peu du temps pour se repentir, mais ne soyez pas surpris si je me décide pour la façon radicale. Amen. Amen. I see people. I hear your voice. I know what I. You know, Jesus. He knew his disciples. He knew those that were for him. Kannte seine Jünger. Er wusste, wer für ihn ist. Et Jésus-Christ aussi, il connaissait ses disciples, puis il savait aussi qui est pour lui. I know those that will choose Christ no matter what. Ich weiß, welche Leute Jesus Christus wählen, egal was kommt. Et je connais les gens qui vont choisir Jésus Christ. I know those, and I know those that will refuse Christ immediately. There's just a little thing. Aber ich kenne auch die Jesus Christus direkt verweigern werden, sobald etwas passiert und direkt raus sein werden. Et je connais aussi les gens qui vont abandonner Jésus Christ dès qu'il y a un problème. Amen. Amen. Those that always look for example, you know, excuse to celebrate evil with those they celebrate evil with. Die immer noch eine Ausrede suchen, das Böse mit den Leuten zu feiern. Les gens qui cherchent l'excuse pour célébrer des fêtes mauvais avec des gens qui n'ont pas Jésus-Christ. The kingdom of heaven is not like that. Das Königreich does not tolerate one foot here while the other foot outside. Es toleriert nicht ein Fuß hier und ein Fuß da hinten. Mais le royaume de Dieu n'est pas comme ça. Le royaume de Dieu ne tolérise jamais que tu es avec un pied au monde ou avec l'autre au royaume de Dieu. And that's why in Luke 14, Jesus said we have to hate all. Deswegen Lukas 14 steht. If not, we cannot. He will be his disciple. How much more his son? Jesus, wir sollen alles hassen. Wie viel mehr? Sonst können wir nicht seiner Nachfolger sein, seine Jünger sein. Et c'est ça pourquoi Jésus nous dit dans Luc 14 qu'on doit tout détester parce qu'on ne peut pas avoir, sinon on ne serait pas aussi capable à suivre Jésus-Christ. They want to be here, they want to be there. Aber sie wollen hier und aber auch da sein. Les gens veulent être ici, mais aussi là-bas. They want to eat their cake and have it. Sie wollen ihren Kuchen essen und ihn immer noch haben. Ils veulent manger leur gâteau et puis l'avoir aussi. Those that can never be trusted. Aber das sind die Leute, denen man nicht vertrauen kann. Les gens que tu peux jamais faire confiance. Les lukewarm. Die lauwarm. Qui sont pas chauds ni froids. You know the Revelation, the book of Revelation talks about lukewarm. The lukewarm. In Offenbarung steht etwas über die lauwarm. Et Apocalypse parle aussi des gens tièdes. Praise the Lord. Amen. The lukewarm. Die lauwarm. In the book of Revelation. Apocalypse. Revelation 3. Offenbarung 12. Apocalypse 3. Let's go there, please. Revelation 3. Offenbarung 8. Offenbarung, Entschuldigung. Apocalypse 3, verset 8. From verse 13. Let's read from verse 13. Amen. Amen. He said, he that have an ear to let him hear what the Spirit said unto the churches and unto the angels of the church of the Laodicea. Right. These things said the Lord. Amen. The faithful and true witness, the beginning of the creation of God. Verse 15. I know your works, that thou art neither cold nor hot. I will thou were cold nor or hot. So then, because thou art lukewarm, and neither cold or hot, I will pour thee out of my mouth. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Apocalypse 3, verset 16, mais puisque tu es... À partir du verset 15, je connais ta conduite et je sais que tu es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu es ni froid ou bouillant, mais puisque tu es tiède, puisque tu es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Praise the Lord. Hallelujah. He wants us to decide for him. Er möchte, dass wir für ihn entscheiden. Dieu choisis. Dass wir ihn wählen. Dieu veut qu'on se décide pour lui, alors choisissez Jésus-Christ. For how long he will tell you to repent? Wie lange wird dir sagen, dass du Buße tun sollst? Combien de fois va te dire de te décider? But you always look for excuse. Immediately after the service, you look for excuse to discuss in the Bible studies how you can, what will keep you in your old life, the evil life. Aber wir suchen immer wieder nach Entschuldigungen, die uns in unserem alten Leben lassen. Mais les gens cherchent les excuses pour qu'ils restent dans leur vie ancienne. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. It says verse 17, because thou sayest, I am rich and increased with goods and have need of nothing, and knowing not that thou art wretched and miserable and poor and blind and naked. Praise the Lord. Amen. Everything might be good for you right now. Alles mag zwar gut naturally, sein, how what people call good. Natürlich gesehen, das was Menschen gut nennen. Peut-être tout va bien. You are naked. Wir sind nackt. Peut-être tout marche pour toi au monde naturel et tu penses que tu n'as pas de problème, mais dans l'esprit tu es nu. Praise the Lord. Amen. Verse 18, I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of your nakedness do not appear, and anoint your eyes with eye salve, that thou mayest see. As many as I love, I rebuke, and shall stand. Be zealous, therefore, and repent. Praise the Lord. Amen. The Lord repentance. Apocalypse 3, on vient de lire versets 18 à 19. 19, moi ce que j'aime, je les reprends et je les corrige. Fais donc preuve de zèle et change. Jésus-Christ aime la repentance. Verse 20, behold, I stand at the door. 20. And knock, if any man hear my voice, and open the door, I will come in to him, and sup with him, and be with him, and he with me. Praise the Lord. Hallelujah. And verse 21, to him that overcometh, will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame and am set down with my Father in his throne. He that hath an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches. Praise the Lord. Hallelujah. That's so difficult to understand. 3, 20 à 22. Amen. Amen. To repent is almost impossible with those people. Aber Buße zu tun ist fast unmöglich für diese Menschen. Mais de se repentir, c'est presque impossible pour ces gens. People have said, you know, God's children have spoken. The Lord has spoken to you through them several times. But you still refuse. Na Gott sprechen, aber dennoch weigern wir uns. Il s'est arrivé que Dieu a parlé à travers les enfants de Dieu et puis il a corrigé aussi ces gens-là à travers le message. Mais bien qu'ils aient écouté la parole de Dieu, ils refusent de changer. You pick and choose those you can be one with. Wir suchen uns aus, be one with our God's children here. Mit wem wir eins sein sollen, können, aber wir sollten eins sein mit den Kindern Gottes hier in dieser Gemeinde. Tu choisis avec qui tu peux être un, mais tu dois être un avec tout le monde ici dans cette église. It takes the most, yes, to even... Again, it takes them months, yes, or even never to repent. Es braucht Jahre und Monate und vielleicht sogar auch niemals Buße zu tun. Ils ont besoin des mois mais des années pour changer. Puis il y a aussi des gens qui vont se repentir jamais. Instead of them to repent, they look for verses to support their evil ways. Kapiteln, die unsere bösen Wege rechtfertigen. Au lieu de changer, ces gens-là cherchent des versets bibliques pour justifier leur chemin mauvais. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Alleluia. I don't know how one that believes he is saved can separate baptism of the Holy Spirit from speaking in tongues. Ich weiß nicht, wie jemand, der errettet ist, die Taufe des Heiligen Geistes von der Zungensprache trennen kann. Et je ne comprends pas comment quelqu'un qui est sauvé peut séparer être baptisé dans le Saint-Esprit avec parler en langue. Or remove speaking tongues from baptism of the Holy Spirit. Oder die Zungensprache von der Taufe des Heiligen Geistes trennen kann. Ou bien une personne qui sépare parler en langue avec le baptême du Saint-Esprit. I don't know how you can even move with somebody that believes such things. Ich weiß, wie wir mit Leuten eins sein können, die sowas glauben. You can be one with them. Wie wir mit solchen Menschen eins sein können. Et je ne comprends pas comment tu peux être un avec une personne avec ces gens qui croient cela. You know, I believe in baptism of the Holy Spirit, but I don't believe in speaking in tongues. It is like separating God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Aber wenn wir die Zungensprache von der Taufe des Heiligen Geistes trennen, ist es so, als ob wir Vater, Sohn und Heiligen Geist voneinander trennen wollen. Et quand tu sépares le baptême du Saint-Esprit avec parler en langue, c'est comme si tu sépares Dieu le Père avec Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Praise the Lord. Hallelujah. There's nothing like baptism of the Holy Spirit without speaking in tongues. Es gibt keine Taufe des Heiligen Geistes ohne in fremden Zungen zu sprechen. Il n'y a pas quelque chose comme être baptisé dans le Saint-Esprit sans parler en langue. If you see those that believe in such things, they are always in flesh. Their message, you can see it. Menschen, die sowas glauben, sind oft for them, it's all about male or female, white or black. You know, it's all about the flesh, what people are wearing. Die sind fleischlich. Because you cannot even go to the spirit. Because the spiritual world is not there. Ihnen geht es um Mann oder Frau, um schwarz oder weiß, um was du anhast. Es geht ihnen um das Äußerliche, aber nicht um den Geist. Den Geist erkennen sie nicht und deswegen blenden sie ihn aus oder können ihn nicht verstehen. Et les gens qui refusent de croire, de parler en langue, tu peux aussi voir que très souvent ils sont très charnels et puis leur message est aussi toujours sur, par exemple, femme ou bien homme, noir ou blanc, et en général des choses charnelles. All the gift of the Holy Spirit, they are together. You cannot separate them. Les Geistes gehören zusammen, du kannst nicht voneinander trennen. Les cadeaux ou bien disons aussi l'action du Saint-Esprit sont toujours un. Tu ne peux pas séparer les actions du Saint-Esprit. Amen. The Bible even explained it to some extent. He said it's like your body. Your body, they are together. They work together. You can't, your head cannot say your hand is useless. I don't need your hand. I don't need. Let's go to 1 Corinthians 12. Der Zusammenarbeit, dein Kopf kann nicht sagen, dass deine Hände unnötig sind. Dein Fuß kann nicht sagen, dass deine Ohren sinnlos sind. Sie brauchen einander alle. Et le Saint-Esprit m'a aidé à comprendre que les actions du Saint-Esprit sont comparables avec le corps de l'homme. Parce que ta tête ne peut pas dire à ton bras que tu n'es pas important. Ton corps, en général, travaille ensemble. Amen. You know, baptism of the Holy Spirit, it has a gift. And the gift is of the package. And that gift, you cannot separate them. You cannot take one and reject the other. You humble yourself before Christ and accept all. That is why Moses was called the meekest man on earth, because he humbled himself and accept whatever the Lord said about him. Die Taufe des Heiligen Geistes ist ein Paket, und in diesem Paket sind all diese Gaben drin, und deswegen müssen wir uns demütigen und alles annehmen, genauso wie Mose auch alles angenommen hat, was Gott über ihn sagt. Et c'est ça pourquoi les actions du Saint-Esprit sont comme dans un paquet, parce que quand tu acceptes Jésus-Christ, puis tu es baptisé au Saint-Esprit, tu dois être humble pour recevoir toutes ces actions. Tu ne peux pas dire que tu choisis ces actions, puis l'autre là tu rejettes, ce n'est pas comme ça. Tu dois aussi être capable à te humble comme Moïse, parce qu'il a été l'homme plus humble dans la Bible. 1 Corinthians 12 from verse 12. 1 Corinthians 12. Are we there, please? From verse 12. Please go there. Amen. Amen. It says, for as the body is one, I have many members, and all the members of that one body, being many, are one body. So also is Christ. Amen. Amen. Verse 13. 1 Corinthiens 12, verset 12, maintenant 13. Verse 13. For by one spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, or have been all made and have been all made to drink into one spirit. For the body is not one member, but many. Verse 15. If the foot shall say, because I am not the hand, I am not of the body, is it therefore not of the body? Verse 16. And if the ear shall say, because I am not the eye, I am not the body, is it therefore not of the body? If the whole body were an eye, where were the hearing? If the whole were hearing, where were the smelling? Verse 18. But now have God set the members, every one of them, in the body, as it has pleased him. Praise the Lord. Amen. Amen. On vient de lire 1 Corinthiens 12. Verse 19. And if they were all one member, where were the body? But now are they many members, yet but one body. Praise the Lord. Hallelujah. We don't reject one and accept the other. Wir verweigern nicht eins und akzeptieren das andere. Tu ne peux pas rejeter l'un et puis accepter l'autre. And the eye, verse 21, and the eye cannot say unto the hand, I have no need of thee. Nor again the head to the feet, I have no need of you. 22. Nay, much more those members of the body, which seem to be more feeble, are necessary. 23. And those members of the body, which we think to be less honorable, upon this we bestow more abundant honor, and our uncomely parts have more abundant comeliness. Praise the Lord. Amen. Amen. Then in verse 24. For our comely parts have no need, but God hath tempted the body, tempered the body together, having given more abundant honor to that part which lack. 25. That there should be no shame in the body, but that the members should have the same care one for another. 26. And whether one member suffer, all the members suffer with it. Amen. Or one member be honored, all the members rejoice with it. Amen. Now you are the body of Christ, our members in particular. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. They did not talk about the gift. Amen. Dann sprich über die Gaben. Vers 28. Et maintenant, la Bible parle des cadeaux, verset 28. God has sent some in the church. First apostle, secondary prophets, thirdly teachers. After that, miracles, the gift of healing, herbs, government, diversities of tongues. Are all apostles, are all prophets, are all teachers, are all workers of miracles, have all the gift of healing, do all speak with tongues, do all interpret, but covet earnestly the best gift, and yet show I unto you a more excellent way. Praise the Lord. Amen. Amen. you know, here, a lot of people, the misunderstanding that is here is so great in churches today. Das Missverständnis, was hier herrscht wegen diesen Versen, ist sehr groß in vielen Gemeinden. Quand les gens lisent verset 29 jusqu'à la fin, ils comprennent ces versets faux. Amen. Amen. If you look at Paul, Paul possessed all this. Paulus hat all diese Gnadengaben besessen. Et si on lit ces versets bibliques, on peut voir que Paul possédait tous ses dons. As a son of God, you possess them. You have all. Gottes, besitzt du all diese Gnadengaben. Amen. You don't seek one and pursue one and make, you know, just hijack one. Du bist nicht einfach hinter einer Gnadengabe her und versuchst sie so zu meistern, dass man dich nur noch unter diesen Namen kennt. Si tu possèdes, si tu es un enfant de Dieu, tu possèdes chaque don du Saint-Esprit, tu ne peux pas dire que tu appartiens seulement, par exemple, au don de la prophétie, par exemple. Praise the Lord. I don't want to spend so much time there because I will have to quickly go through what we have today. Amen. Amen. He said, speaking in tongues and all other gifts are together. Wir haben one. Zunge sprechen und alle anderen Gaben sind zusammen und sie gehören zusammen. Parler en langue et puis les autres dons sont. Ah, tu peux pas le séparer. Amen. It's like you having your body, you have your leg, you have your eyes, you are. That is, you know, everything here you possess there. It's not one is speaking in tongues. It's only one in the church to be speaking in tongues. Und nicht, dass nur einer in der Gemeinde in fremden Zungen reden kann. Et c'est aussi avec ton corps que tu as des oreilles, tu as des yeux, puis tu n'existes pas seulement à travers une tête. Et c'est comme ça aussi avec les dons du Saint-Esprit. Tu possèdes tous les dons. Tu ne peux pas seulement parler en langue dans l'église. You have something to say? Yeah, Mama, können wir zu 1. Korinther 1, Vers 10 gehen? 1. Korinther 1, 10. Ja. Das, was der Heilige Geist mir auch zu dem Thema heute früh gegeben hat. 1. Korinther 1, 10. Ja. Praise the Lord. Halleluja. 1. Korinther 1, Vers 10. Praise the Lord. Hallelujah. Let me quickly read it. He said, now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that you be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. That is how it's supposed to be in the church. Vous êtes eigentlich in der Gemeinde sein. On va lire 1 Corinthiens 1:10 et c'est comme ça normalement comment une église doit être. But will the people allow it? Wenn die Menschen es zulassen. Mais est-ce que les gens vont Amen. L'autoriser. Will people allow it? We're supposed to be one. Well, your children, you always say we are one in Christ. But are you really one in Christ? Die Kinder, wir sagen immer wieder, wir sind eins in Christus, aber sind wir das wirklich? Prüf das. On dit toujours que nous sommes un en Christ, mais la question est, est-ce que nous sommes vraiment un en Christ? On doit les juger si c'est vraiment la vérité. Praise the Lord. Amen. Amen. And that's why, you know, that's why I'm even praying about it, that if we are able to divide, so that those that want to be one in Christ will be one in Christ. Those that want to be 12 in Christ will be 12 in Christ. Damit ich the other side, there can be 12. The other side that want to be one, they should be one. It's as simple as that. Und deswegen bete are you getting it? Für diese Auftrennung der Gemeinde, damit halt die Gruppe, die eins sein möchte in Christus, auch eins sein kann in Christus. Und die Gruppe, die gespalten sein möchte, gespalten bleiben kann für sich selbst. Et c'est pourquoi j'ai prié pour la volonté de Dieu, si c'est vraiment sa volonté que je divise cette église pour que les enfants de Dieu qui veulent être un en Christ soient aussi un en Christ, et puis les autres qui veulent être divisés, disons qu'ils veulent être 12 en Christ, peut être aussi 12 personnes, donc divisées. How many times have we preached it in this church that we show, you know, out of apostles, they were one in spirit and soul and everything, they were one in all. Let us for all. You give them time, you give them time. For them to repent is almost impossible. Then we cannot continue. We cannot allow them to pull us back and keep on pulling us back. The time is coming when it will end. This is the last warning for them. Denn das, eine Zeit wird kommen, wo das endet. Das ist wieder eine Warnung, die einfach an diese Leute geht und an jeden geht, der gedenkt, auch an diese Schiene zu gehen. Combien de fois nous avons lu les actes des apôtres où on a vu que les apôtres ont été un, mais bien qu'on a lu tous ces passages, il y a beaucoup parmi nous qui ne veulent pas écouter, puis ce message aussi c'est le dernier advertissement pour eux. Amen. Mm-hmm. You know, what do you call him? Abraham and Lord, they separated so that evil will not separate them. You separate in Christ. It is good to separate in Christ. Abraham und Lot haben sich damals getrennt, damit sie halt eben nicht eins im Bösen sind. Und es gibt Trennung, die in Christus ist, die gut ist. Et par exemple, Abraham et Lot se sont séparés en Christ pour qu'ils ne se séparent pas à cause du mal. Et puis souvent, c'est très bien aussi de se séparer en Christ pour qu'il n'y a pas de problème après. Praise the Lord. Hallelujah. I quickly go forward. Maybe we'll go there again. Amen. Amen. You don't pick and choose what you like. Wir entscheiden nicht einfach, was uns gefällt. Tu ne peux pas choisir ce que tu aimes. We just read 1 Corinthians 12. Wir haben 1. Korinther 12 talks gelesen. About the gift of the Spirit. Es geht um die Gaben des Geistes. Et on vient de lire 1 Corinthians 12 où Paul parle des dons du Saint-Esprit. You see, all those gifts we read, they are the properties of the Holy Spirit. Das Besitz vom Heiligen Geist. And not the property of the flesh. Und nicht der Besitz des Fleisches. Et tous les dons qu'on vient de lire, ce sont les biens du Saint-Esprit, pas le bien de la chair. You get it. Mm. Yeah, we just read the apostle, what do you call it, speaking in tongues, healing, helper. You know, all these are gifts of, they are the properties of the Holy Spirit, and not the property of anybody. And then, so you cannot pick and choose what you want. Mm. He pick and choose what he want to do with them. That is the Holy Spirit. In fremden Zungen zu sprechen, Heilung, Lehre, Prophezeien, all diese Gaben, das sind Gnadengaben des Heiligen Geistes, des Herrn, die kannst du nicht für dich selbst, die gehören nicht dir, du kannst nicht entscheiden, worauf du dich spezialisierst, wie als ob es, keine Ahnung, in der Schule hast du verschiedene Fächer, du kannst entscheiden, welches Fach du wählst. Nee, das gehört dir nicht und es kommt in einem. Et les dons comme parler en langue, guérir ou bien avoir de rêves différents, ce sont toutes les possessions du Saint-Esprit. Ça n'appartient pas à toi, ces dons-là. Tu ne possèdes pas ces dons, tu ne peux pas choisir et puis abandonner certains dons. Tu dois tout accepter pour te soumettre à la vérité de Jésus-Christ. Again, Those gifts, they are the properties of the Holy Spirit. Diese Gaben sind der Besitz des Heiligen Geistes. Ces dons sont les possessions du Saint-Esprit. He pick and choose where, when and how he uses them. Er entscheidet, wie er diese benutzt in deinem Leben. Et puis c'est le Saint-Esprit qui choisit comment il peut utiliser ses dons dans ta vie. And if anybody separating them, run away from that person. Wenn irgendjemand das versucht aufzuspalten, aufzutrennen, dann flieh lieber vor dieser Person. Et s'il y a quelqu'un qui veut séparer ses dons, là tu dois fuir cette personne. Those to run from are not even unbelievers. Die Leute, die wir vor dem Leben sollen, sind nicht Ungläubige. Wir wissen das, die sind schon Mist, sie sind Amen. Schon verloren. Amen. Ja, shit. Die sind Mist. Et les gens que tu dois éviter, ce ne sont pas les incroyants, parce qu'ils sont déjà comme la poubelle, mais tu dois éviter les croyants. Jesus did not warn us against sinners. Jesus hat uns nicht vor den Sündern gewarnt, vor den Ungläubigen gewarnt. But against false prophets. Sondern vor falschen Propheten, vor falschen Geschwistern. Et Jésus Christ nous a pas averti. Go to 1 John 4. Des incroyants mais des faux prophètes. Praise the Lord. 1 John 4. 1. Johannes 4. Let us just read. Okay, let me see. Maybe one, two. He said, believe not every spirit, but try the spirit, whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Praise the Lord. Amen. 1 Jean 4, verset 1. If you do not know the truth, you cannot prove them. When the device is what Christ called the truth. Du wirst sie gar nicht unterscheiden können. Du wirst sie sogar supporten. Et si tu ne connais pas la vérité, tu ne vas pas être aussi capable à diviser ou bien séparer la vérité avec le mensonge. Tu vas commencer même à célébrer les fausses prophètes. Praise the Lord. Amen. Amen. You know, if you read verse 2, verse 3, you know, it's not just confessing that Jesus is Lord. But it's serially your Lord and your Savior. Auszusprechen, dass er unser you Herr submit Vater to him fully. Sondern ist er es wirklich? Haben wir uns ihm wirklich hingegeben? Il s'agit pas de dire seulement que Dieu est ton Seigneur et Sauveur, mais tu dois te demander est-ce que Jésus-Christ est réellement ton Seigneur et Sauveur. Tu dois aussi vivre selon tes paroles. He said, with the heart man believeth, with your mouth confession is made. Do you believe in your heart? If you believe in your heart, you know, the fruit, Christ's fruit, God kind of love, God kind of joy, God kind of peace will be seen in your life. Wenn wir unserem Herzen glauben, you will choose Christ and not the flesh. Are you getting it? That's verse 2 and 3. Wenn wir unserem Herzen glauben, dann wird auch die Frucht des Geistes sichtbar sein. Et la Bible nous dit qu'avec le cœur on croit, puis avec la bouche on proclame, et puis si tu crois réellement avec ton cœur, là les fruits du Saint-Esprit vont se voir dans ta vie. Praise the Lord. Amen. Let us go to Matthew 7. Matthew 7. Matthew 7. Jesus did not warn us against, you know, sinners. He warned us against prophets, the so-called pastors, preachers today. Er hat uns vor Propheten gewarnt, vor Predigern, Pastoren. Those you listen to, you love their message. Yeah, my message and their message are never the same. Deswegen meine Botschaft und ihre Botschaft ist nicht gleich. Matthieu 7, Jésus-Christ nous a pas dit de faire attention à cause de pécheurs, mais à cause des prophètes qui sont faux. Et même si tu as des pasteurs ou des autres prêcheurs que tu aimes écouter, tu dois savoir que mes messages ne sont pas la même avec leurs messages. You know, like Jesus said to that woman at the well. He said, you worship who you don't know. I don't know, do you get it? Amen. Jesus zu der Frau gesagt hat, let us go there first, John 4. Before we come to Matthew 7. Put something in Matthew 7. We are coming back here. Amen. John 4. Johannes 4. Jean 4. Amen. Amen. Verse 22. Verset 22. He said, you worship, you know not what. We know what we worship, for salvation is of the Jews. Mm. You know, they worship what they don't know. They don't know they are worshiping Satan. Sie beten etwas an, was sie nicht kennen. Sie wissen nicht, dass sie den Satan anbeten. No, they call themselves prophet, the prophet of Satan. Obwohl sie sich Propheten nennen, aber eigentlich Propheten des Teufels sind. Verset 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple de Juif, le peuple juif. Donc, ça montre qu'il y a beaucoup de pasteurs qui ne savent pas ce qu'ils adorent, mais ils ne savent pas aussi qu'ils sont des prophètes ou des pasteurs du diable. You know, just like Jesus said, you know, I know who I worship. I know who is my God. Wie Jesus sagt, ich weiß, wen ich diene, ich weiß, wer mein Gott ist. C'est comme Jésus-Christ dit aussi, je sais qui j'adore, puis je sais qui est mon Dieu. I know who I submit to. Ich weiß, wem ich mich hingegeben habe. Je sais à qui je me soumets. That is why I can say boldly that they are of Satan. Deswegen kann ich mutig sagen, dass die vom Satan sind. C'est ça pourquoi je peux être sûr quand je dis qu'ils servent le diable. Just like Jesus called your father the devil. Genau wie Jesus ihren Vater den Satan genannt hat. Er war so sicher. C'est comme si aussi. Matthäus 7. C'est comme Jésus-Christ. Are we there, please? C'est comme Jésus-Christ a été sûr quand il a dit que leur père est le diable. Matthäus 7, vers 15. Maintenant, on va lire Matthieu 7, verset 15. You know those that will not submit to the Holy Spirit. Menschen, die sich dem Heiligen Geist hingeben. Les gens qui refusent de se soumettre au Saint-Esprit. Because if they submit to the Holy Spirit, they will not remove speaking in tongues from it. Wenn sie sich wirklich dem Heiligen Geist hingeben, dann würden sie nicht irgendetwas von dem Heiligen Geist trennen, auch nicht die Zungenrede davon trennen, von ihm trennen. Si quelqu'un se soumet réellement au Saint-Esprit, là, il ne va pas séparer le baptême du Saint-Esprit avec parler en langue. You know. If you call speaking in tongues evil, it means Paul did evil. Paul said, I speak in tongues more than all of you together. They don't need to for you to even go to the Bible. Because the Bible is written. You know, the part that Paul wrote is so much here. Then you have to reject Paul. Wenn du die Zungensprache für böse oder teuflisch abstempelst, dann sagst du, dass das, was Paulus getan hat, böse und teuflisch war. Das heißt, du musst dann auch alles verweigern, was Paulus jemals gesagt oder geschrieben hat. Si, par exemple, tu es contre parler en langue, là, tu dis aussi que ce que Paul avait fait est mauvais, parce que lui, il a dit qu'il parle en langue plus que tout le monde. Et puis là, ça veut dire aussi que tu peux rejeter la Bible, parce que Paul a écrit presque tout l'Ancien, le Nouveau Testament. Praise the Lord. Amen. Amen. From verse 15, it says, beware of false prophets, which come to you in sheep clothing, but inwardly they are ravening wolves. You shall know them by their fruit. Do men gather grapes of thorns, of figs, or of thistles? Verse 17. Even so, every good tree bringeth forth good fruit, but a corrupt tree bringeth forth evil fruit. A good tree cannot bring forth evil fruit. You know, there's nothing, there's no one good but Christ. Niemand ist gut außer Christus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. If the fruit is evil, the root is evil. Wenn die Frucht bösartig ist, ist auch die Wurzel bösartig. Si le fruit est mauvais, là, la racine est aussi mauvaise. Amen. If the fruit is rejecting, you know, it's separating the Holy Spirit. It is evil. If any the so-called pastor or preacher is separating the Holy Spirit from speaking it all from the Holy Spirit, then it's an evil spirit that is dealing with. Wenn der Pastor that's why he can never know the things of the Spirit. Von Fremdzungensprechen trennt, dann wird er das Geistliche niemals erkennen können, niemals verstehen können. Ici, par exemple, un pasteur fait une séparation entre être baptisé avec le Saint-Esprit puis parler en langue, là, cet pasteur est guidé par un mauvais esprit. Et puis, il ne peut pas connaître aussi la vérité. Before you start listening to somebody, go to the root. Go and check what he believes. Bevor du dir irgendwelche Leute anhörst, how he see Christ? Geh zur Wurzel. How he see the Holy Spirit? Was sagt diese Person? If he is submitting to them or not? Was sagt diese Person zum Heiligen Geist? Übergibt sie sich ihm? Et avant que tu écoutes un message d'un pasteur, tu dois vraiment juger, puis disons juger si qu'est-ce que cette personne dit sur le Saint-Esprit et puis qu'est-ce qu'il dit sur Jésus-Christ, parce que c'est ça ce qui est la racine. Schau dir dieses Glaubensbekenntnis an, weil das ist die Wurzel. Et tu dois juger leur foi parce que c'est la racine. Amen. Amen. The fruit might blow so good. Weil die Frucht sieht von außen vielleicht gut aus, aber die Wurzel ist dann bösartig. Et peut-être les fruits sont, se semblent bien, mais les, la racine est mauvaise. Amen. Amen. If the fruit is evil, the root Frucht is evil. Ist die Wurzel what Christ called fruit. Was Christus Frucht nennt. Et si le fruit est mauvais, là, la racine est aussi mauvaise. Parce que on parle de ce que Jésus-Christ appelle fruit. What can Christ call fruit? Not what man or religion call fruit. Was Christus Frucht nennt, nicht was, da, was Mensch oder Religion Frucht nennt. Ce que Jésus-Christ appelle fruit, pas ce que la religion appelle, appelle fruit. The question, you know, the problem is not what they believe concerning male or female, or black or white. Nicht, the problem glauben, is the root. Zwischen über Mann, Frau oder Schwarz oder Weiß, sondern das Problem ist die Wurzel. Et ce n'est pas important ce que le pasteur pense sur si tu dois prêcher, si tu as une femme ou pas, ou bien ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il pense sur la couleur de peau. Mais la question est, qu'est-ce qui, où est-ce que est la racine? De quoi agit la racine? God the Father, God the Son, God the Holy Ghost is the root. God the Father, God the Son. What do they believe concerning them? Das ist die Wurzel. Was glauben sie über diese Wurzel? Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est ça la racine. Qu'est-ce qu'il croit sur la racine? Amen. Amen. You know, those that are after Moses, you know, we've got with somebody that will say, God give, God take. You know, what do they believe? Because what is their... No, how do they... If you ask them about the Holy Spirit, well, listen to what they are going to say. Mm. If you ask them about Jesus Christ, listen to what they are going... That is the root. It's greater than whatever they are going to say on the surface. Hört ihr an, was sie über die Wurzel zu sagen haben, was sie über Gott zu sagen haben, was sie über Gott den Vater, Gott den Sohn, Gott den Heiligen Geist zu sagen haben. Wenn sie beispielsweise im Gesetz sind, werden sie glauben, dass, wenn jemand stirbt, dass Gott genommen hat, so wie Gott auch halt Leben schenkt, nimmt Gott halt auch Leben. Et vous devez toujours juger ce qu'un pasteur dit sur le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et puis c'est là où tu vas connaître la racine. What is their belief concerning the Godhead? Was glauben sie über die Gottheit? Qu'est-ce qu'ils pensent sur la divinité de Dieu? Amen. Then you know where they are coming from and where they are going. Dann weißt du, woher sie kommen, wo sie gehen. Et c'est à partir de là, tu vas savoir où est-ce qu'ils viennent puis où ils partent. There is no way you can have relationship with the Holy Spirit without speaking in tongues. Es gibt keinen Weg, wie du Beziehung mit dem Heiligen Geist haben kannst, ohne in fremden Zungen zu sprechen. Et c'est impossible, c'est presque impossible d'avoir une relation avec le Saint-Esprit sans parler en langue. I mean speaking in tongues through Christ. Ich meine in fremden Zungen. Through grace and not through law. Durch Christus, durch die Gnade, nicht durch das Gesetz. Parler en langue travers la grâce pas sous la loi. Through Christ and not through Moses. Durch Christus, nicht durch Mose. À travers du Christ et pas à travers de Moïse. Amen. Amen. Speaking in tongues help you to cooperate with the Holy Spirit. Because it is one of the gifts of the Holy Spirit. Hilft dir mit dem Heiligen Geist zu kooperieren, weil es eine Gabe des Heiligen Geistes ist. Die parler en langue, ça t'aide aussi à coopérer avec le Saint-Esprit, parce que c'est aussi un parmi les fruits du Saint-Esprit. You cannot hear the voice of the Holy Spirit without speaking in tongues. Du kannst die Stimme des Heiligen Geistes nicht hören, ohne in fremden Zungen zu beten. Tu ne peux pas écouter ou bien entendre la voix du Saint-Esprit sans parler en langue. You are going to hear voices, but it's not coming from him. Du wirst Stimmen hören, without von ihm sein, speaking in tongues, nicht in fremden Zungen. Under grace, under Christ. Gnade, unter Christus. Tu vas attendre. And not under Moses. Et tu vas aussi attendre de voix, mais ça ne va pas être la voix du Saint-Esprit. Tu vas aussi être sous Moïse et puis pas sous la grâce. Amen. Amen. I'm not talking about the Holy Spirit using somebody for a while. Ich meine nicht, dass der Heilige Geist jemanden für eine kurze Weile benutzt. kann ich unser Anima. Er kann Tiere benutzen. Kann through Anima. But living you and living through you forever. Aber ich meine, dass er in dir und durch dich hindurch aktiv für immer lebt. Darüber spreche ich. Quand je parle du Saint-Esprit, bien d'une relation avec le Saint-Esprit, là je ne parle pas que je pense pas de d'une personne, bien un ami, un animal qui est un animal qui est utilisé par le Saint-Esprit, mais c'est que le Saint-Esprit vit en toi et puis il parle aussi à travers tout de toi. Amen. He speaking in tongues is evil. The part did more harm than good. Wenn Fremdzungen zu sprechen bösartig ist, hat Paulus mehr Schlechtes als Gutes getan. Et si parler en langue est mauvais, là, Paul a fait du mal plus que du bien. Amen. You know, hearing the voice of the Holy Spirit, I continue to hear the voice of the Holy Spirit. It needs your cooperation. Um die Stimme des Heiligen Geistes zu hören und weiterhin zu hören, dafür braucht es deine Kooperation. Pour attendre la voix du Saint-Esprit puis de continuer à écouter la voix du Saint-Esprit, tu dois coopérer avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. It needs your speaking to him. Es braucht dein mit ihm kommunizieren. Tu dois communiquer avec lui. Your communication. Let's go to. We have it later, but let's go there now. 1 Corinthians 14. 1 Corinthians 14. Look at verse 39. He said, wherefore, brethren, cover to prophesy and forbid not to speak with tongues. You see that? Mm. Amen. Amen. Is somebody getting it? He said, don't forbid it. Man soll nicht verhindern, Sprachen zu reden. Amen. Amen. On a écrit, ne vous opposez pas à ce qu'on parle en des langues inconnues. Then verse 8, he said, I tell my God, I speak with tongues more than you all. Praise the Lord. Which verse did you read? Verse 18. 18, okay. In 18 steht, dass er den Herrn dankt, dass er mehr als alle anderen fremden Zungen spricht. Verset 18, on a écrit, je remercie Dieu de ce que je parle en langue inconnue plus que vous tous. Look at verse 14. For if I pray in an unknown tongue, my spirit prays. My spirit is the part of me that is praying. Once I'm speaking in tongues. Are you getting it? The part of me that is perfect, that is Christ. Verset 14. Car si je prie en langue inconnue, mon esprit prie, mon intelligence n'intervient pas. Donc ça montre que quand je prie en langue, c'est la partie parfaite de moi qui prie en langue et c'est mon esprit qui prie. You know, hearing the voice of the Holy Spirit, I continue to hear His voice. Speaking in tongues is very, very important. In fremden Zungen zu sprechen ist sehr wichtig. Speaking in tongues under grace. In der Gnade das zu sprechen ist sehr wichtig. Et pour écouter ou bien attendre la voix du Saint-Esprit, parler en langue sous la grâce est très important. To know the difference between the flesh and the spirit, you need the Holy Spirit. And it is by submitting to Him fully and not half-half. Um die Wahrheit zu kennen, musst du dich dem Heiligen Geist hingeben und das nicht nur halb, sondern ganz. Et pour connaître la différence entre la chair et l'esprit, tu dois te soumettre au Saint-Esprit et pas seulement demi mais complètement. You know, the book of Numbers, Moses was called the meekest man on earth. In Numeri steht, dass Mose der demütigste Mensch auf Erden war. Et la Bible nous dit que Mose était l'homme plus doux au monde entier. I'm sure it's number 12. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And the funniest part of it is Moses that wrote it. Und das Merkwürdigste dabei ist, dass Mose das selber über sich geschrieben hat. Ich sehe, dass sie He wrote it. Er hat es über sich selbst geschrieben. So they will not write it. Ce qui est trop marrant est que Moïse a écrit ce passage, qu'il est trop humble, l'homme plus doux. Number Number, let me see. Where is that? Numeri. Number 12, verse 3. 4. Mose 12. Nombre 12, verset 3. Moses is the one that wrote this book. Mose spricht das hier. Amen. He said, now the man Moses was meek above all the men which were upon the face of the earth. Verset 3. Or Moïse était un homme très humble, plus que tout autre homme sur la terre. You know, you better accept what Christ called you. Accepter I said, no, I'm shy, I'm ashamed. Moses was not shy, was not ashamed. Moses hat sich geschämt, er hat akzeptiert, was der Herr über ihn sagt. Tu dois accepter ce que Jésus-Christ t'appelle et puis ne fais pas semblant que tu es que tu as honte parce que Jésus-Christ t'appelle humble. Non, tu dois accepter ça parce que même Moïse a aussi accepté ce que Dieu lui a appelé. Also, I do not know how you can be one with somebody that is separating, speaking in tongues from baptism of the Holy Spirit. How you can continue to listen to his message? Wie wir eins sein können mit Leuten, I don't understand it. Die nicht glauben, dass die Taufe des Heiligen Geistes und Fremdzungen getrennt voneinander sind. Ich weiß nicht, wie man sich solche Predigten von solchen Menschen anhören kann. Et je ne comprends pas comment tu peux être un avec une personne qui sépare le baptême du Saint-Esprit avec parler en langue, parce que je ne comprends pas aussi comment tu peux continuer à écouter leur message. Run away from anyone who believe and teach you that you don't need baptism of the Holy Spirit to make heaven. Renne vor jeder Person weg, die dir sagt, dass du die Taufe des Heiligen Geistes nicht brauchst, um in den Himmel zu kommen. Weil du brauchst die Taufe des Heiligen Geistes, solange du noch hier auf Erden bleibst und nicht direkt stirbst, weil du krank bist oder, keine Ahnung, wie der Dieb am Kreuz noch 3 Minuten zu leben hast. Tu dois fuir de chacun qui te dit que tu n'as pas besoin du baptême du Saint-Esprit pour entrer au royaume des cieux, parce que Jésus-Christ nous a donné le Saint-Esprit pour qu'on soit capable à avoir une relation avec Jésus-Christ. Run away from anyone who believe and teach that you don't need speaking in tongues to make heaven. Und genau sollst du auch vor Leuten fliehen, die dir sagen, dass du die fremden Zungen sprechen nicht brauchst, um in den Himmel zu kommen. Et tu dois fuir de chacun qui te dit que tu n'as pas besoin de parler en langue inconnue pour entrer au royaume des cieux. The narrow escape. Those that are narrow escape. You know, those that want to be, you know, they want to be the less sinners that make heaven. Weil das, die Leute, die versuchen immer noch einen Ausweg zu finden, ein Schlupfloch zu finden, die dann vielleicht knapp zwar in das Königreich kommen, aber Hauptsache im Königreich, auch wenn es knapp ist. I don't know if you get it. Parce que ce sont les gens qui veulent entrer au royaume des cieux, bien qu'ils sachent qu'ils ont presque raté le royaume des cieux. Amen. Mm. Who want to be the less sinners that make heaven? I don't want to be that. Wer möchte der geringste im Königreich Gottes sein? Ich möchte das nicht. Ich möchte mein ganzes Leben dem Herrn übergeben und da sein, wo er mich haben möchte und nicht nur mit ganz knapp der Hölle entfliehen. Et je ne veux pas être la plus petite au royaume des cieux, mais je vais donner toute ma vie à la main de Jésus-Christ et pas être une personne qui est presque entrée en enfer. Don't be one with them. Sei nicht eins mit ihnen. Ne sois pas un avec eux. Again, the narrow escape. They are always the last. They always want to be the last. At least I will make it. It doesn't matter. But you know that thief on one side that was able. You know they always quoting that man. Sie wollen immer der hintersten. They always quoting that man. Hauptsache in der hintersten. Hauptsache man. You can live your own life. Live your evil life. Then at the 99th hour you are in heaven. Und diese Menschen. Who want to be the less sinners that make heaven. Und Leute zitieren halt immer diese Bibelstelle von dem. So there's reward. For everyone that make heaven. Before even heaven, there's reward there. Amen. Amen. Und diese Leute zitieren auch immer gerne den Dieb zur Rechten Gottes, der halt kurz knapp vor seinem Tod noch errettet wurde. Das ist eine schöne Geschichte, aber niemals willst du so ein Leben führen. Willst du die ganze Zeit dem Satan dienen und dann in letzter Sekunde dich dann für den Herrn entscheiden? Nein, sondern von heute kannst du dich doch für Christus entscheiden und da brauchst du den Heiligen Geist. Und genau, ich will nicht die Person sein, die ist, die ganz knapp der Hölle entkommen ist. Und weil auch im Himmel gibt es Belohnungen, gibt es auch diese Kronen. Et les gens préfèrent d'être comme le voleur à la croix à côté de Jésus-Christ qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur au dernier moment. Et puis il y a beaucoup de gens qui disent l'essentiel est que j'entre au royaume des cieux, même si je vis une vie comme le diable, mais l'essentiel est que je vais entrer et puis avoir une relation avec Jésus-Christ après. Mais ce n'est pas comme ça. On doit vraiment savoir que même au royaume des cieux, il y a aussi de... You what? Il y a aussi une couronne. Oui, il y a aussi des couronnes. Et puis c'est ça pourquoi on doit donner toute notre vie à Jésus-Christ. Run away from those that pick and choose what they want to believe. Mm-hmm. Deswegen sollen wir auch von den Menschen fliehen, die immer wieder sich aussuchen, was sie glauben, was sie nicht glauben. Et puis on doit aussi fuir des gens qui flieh von den Leuten, die sich aussuchen, was sie glauben, was sie nicht glauben, was sie akzeptieren, was sie nicht akzeptieren vom Heiligen Geist. Et puis on doit fuir les gens qui choisissent ce qu'ils vont croire ou qu'est-ce qu'ils vont pas croire. And not what the Lord wants for them. Und nicht the Lord is not their Lord. Und sich nicht vollkommen für das alleine entscheiden, was der Herr für sie will, weil der Herr nicht ihr Herr ist. Parce que ces gens-là n'acceptent pas ce que Jésus-Christ veut pour leur vie, parce que le Seigneur est pas leur Seigneur. You know, they quote a lot of verses concerning woman should not speak. Und genauso zitieren sie viele Sachen über, dass Frauen beispielsweise nicht sprechen sollen, nicht lernen sollen. Et c'est ça, c'est pourquoi ils citent beaucoup des versets bibliques où on a écrit que les femmes ne peuvent pas prêcher. You know, they quote Paul. It's Paul that wrote it. Sie zitieren those Paulus. Places that they are quoting. Paulus hat das geschrieben, diese Stellen, die sie zitieren. Et puis il cite Paul. Et puis c'est Paul qui a écrit ces versets bibliques. The same Paul wrote, forbid not to speak in tongues. Also ist der gleiche Paulus. But they will reject speaking in tongues. Der sagt, if you want to accept everything of Paul, why don't you accept them? And let the Holy Spirit direct you what you have to know. Mm. Are you getting it? Und es sind aber die gleichen Leute, die dann halt sagen, dass das, was aber das fremde Zungensprechen angeht, das verweigert man. Aber wieso ist man dann so verbissen, wenn es darum geht, Frauen das Lehren oder das Pastorensein zu verbieten? Weil der gleiche Paulus, der gesagt hat, dass Frauen nicht lernen sollen, also wortwörtlich, ne, dass das da steht, dass sie es so lesen, wie es da steht, hat auch geschrieben, dass wir halt nicht verbieten sollen, fremde Zungen zu sprechen. Et puis le même Paul qu'il cite a aussi dit qu'on ne doit pas interdire les gens de prier en langue. Mais la question est pourquoi les gens préfèrent de rejeter, de parler en langue que rejeter qu'une femme ne peut pas prêcher. Parce que les gens préfèrent toujours qu'une femme ne prêche pas au lieu de se soumettre au Saint-Esprit pour reconnaître la vérité. You know, we read what they believe and what they do not believe. They believe the baptism, there is baptism of the Holy Spirit, but they don't believe in speaking in tongues. I don't know who can do that. When Paul, look at it again. 1 Corinthians 14, verse 18. Leute glauben an die Taufe des Heiligen Geistes, aber glauben wiederum nicht daran. Or was it made for Paul alone? Oder glauben wiederum nicht daran, dass, dass man nicht in fremden Zungen sprechen darf. Also Sie suchen sich aus, was sie glauben, was sie akzeptieren. Oder wollen sie sagen, dass Fremdzungen nur für Paulus gedacht war und dass diese Gabe mit Paulus gestorben ist? Et les gens croient au baptême du Saint-Esprit, mais ne croient pas qu'on peut parler en langue. Et la question est pourquoi est-ce qu'ils choisissent toujours ce qu'ils veulent croire ou pas. Et maintenant, on va lire 1 Corinthiens 14, verset 18 encore. Praise the Lord. Hallelujah. You know, if the Lord tells me to start preaching, I will be very fast to jump out. I'm telling you. Amen. Very, very fast. Praise the Lord. Wenn der Herr mir sagen würde, ich soll aufhören zu predigen, ich wäre sehr schnell raus. Dafür bräuchte ich keine Anleitung, um raus zu sein. Ich wäre direkt weg. Et si par exemple Dieu me dit d'arrêter de prêcher, là directement je vais arrêter de prêcher. Amen. Look at verse 18 again. I thank my God. I speak with tongues more than you all. You know, they forbid speaking in tongues. Was sie verbieten, they don't believe in it. Sie glauben nicht daran. Paul. Verset 18. Les gens refusent qu'on parle en langue. Or, Paul a écrit qu'on ne doit pas interdire de parler en langue. En verse 14. Verse 14. 14, verset 14. He says, well, if I pray in an unknown tongue, my spirit prays, but my understanding is unfruitful. Mm-hmm. My spirit, the part of it, you know, my spirit is the part. My spirit, if you are saved, your spirit is Christ. Mm-hmm. It means if I'm praying in tongues, it's Christ that is praying. Wenn ich bete, wenn es mein Geist Jesus Christus. Das heißt, wenn ich in fremden Zungen bete, betet der Heilige Geist in fremden Zungen durch mich hindurch. Verset 14, on a écrit, car si je prie en langue inconnue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence n'intervient pas. Et ça montre que quand je prie en langue, c'est Jésus-Christ en moi qui prie à travers de moi. Donc, ce n'est pas moi-même qui prie, mais c'est Jésus-Christ lui-même qui prie. You know, when I read what they believe concerning the Holy Spirit, that they believe speaking in tongues. They believe baptism of the Holy Spirit, but not speaking in tongues. Immediately, I knew the reason why he is preaching things of the flesh. Why he pursue the flesh. Als ich verstanden habe, dass sie die Taufe des Heiligen Geistes akzeptieren, aber wiederum nicht in fremden Zungen zu beten, habe ich verstanden, weshalb sie Sachen des Fleisches predigen, aber die Sachen des Geistes nicht verstehen können. Et quand j'ai compris que certains gens acceptent le baptême du Saint-Esprit mais rejettent parler en langue, j'ai compris pourquoi leur message est charnel puis est sur le sexe. Donc si une femme ou bien un homme peut prêcher ou pas. Amen. Amen. You know, when I read it that, you know, he forbids speaking in tongues. Then I understood why he cannot understand things of the Spirit. Und deswegen habe ich dann verstanden, dass die Dinge des Geistes nicht verstehen kann. Et parce que cette personne interdit parler en langue, j'ai compris pourquoi elle ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. You know, we just read verse 14 of 1 Corinthians 14. Is it not wonderful if the part of us that is already 100% Christ is praying? Ist es nicht gut, wenn der Teil von uns, der 100% Christus ist, betet? Si on lit 14, on ne peut pas se demander que si vraiment la partie qui est 100% Jésus-Christ prie, ce n'est pas merveilleux? Why should you forbid it if you are really saved? Are you getting it? If you are really saved, why should you forbid it? Verse 39. Si tu es vraiment sauvé, pourquoi tu as interdit parler en langue? Verset 39. He said, wherefore, brethren, covenant to prophesy, and forbid not to speak with tongues. Praise the Lord. Amen. Forbid not to speak with tongues. Verbietet don't forbid it. For somebody to forbid it is evil. Das zu verbieten ist bösartig. Opposez pas à ce qu'on parle en des langues inconnues. Parce que si quelqu'un interdit de parler en langues, il est mauvais. Praise the Lord. Amen. Again in verse 14, he said, if I am praying in an unknown tongue, it is my spirit that is praying. And if you go to John 4, from verse 20 to 24, Jesus said, no longer male or female, the mountain or Jerusalem, Greek or Jews, black or white, no longer the flesh but the spirit. We worship God in truth and in spirit. In Johannes 4 sagt Jesus Christus ganz klar, es geht nicht mehr um schwarz oder weiß, Mann oder Frau, sondern Geist. Und in Wahrheit beten wir den Herrn an. Et Jésus-Christ lui-même dit que il s'agit pas de la couleur de peau, si tu es blanc ou noir, ou bien si tu es femme ou homme, mais il s'agit seulement que de l'esprit et si tu es la vérité. Praise the Lord. Amen. Christ is spirit. Christus ist Geist. Jésus-Christ est l'esprit. He said, I am the way, the truth, and the life. He is the truth. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Wahrheit. Amen. Il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Moi, je suis la vérité. If you go to John 4, go to John 4 again, please. Go there and see that it's all about Jesus Christ. Wir mal sehen, dass es um Jesus Christus geht. Jean 4, là-bas, on va voir qu'il s'agit seulement de Jésus Christ. Amen. This woman was talking about the flesh, but Jesus was will now refer this woman to the spirit. Jesus hat über das Fleisch gesprochen, aber Jesus hat sie dann auf den Geist verwiesen. Mm-hmm. Et ici, on voit que la femme a parlé de la chair, mais Jésus-Christ a toujours ramené à l'esprit, verset 14. He said, our father worshipped in this mountain, And you say that in Jerusalem is the place where men ought to worship, the city. Amen. You must be in the Jerusalem. No. Jesus said unto her, women, believe me, the hour coming when you shall neither in this mountain nor yet at Jerusalem worship the Father. You worship, you know not what. We know what we worship, for salvation is of the Jews. But the hour cometh, and is now, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. Amen. For the Father seeketh such to worship him. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Is that so difficult to understand? Amen. That is now, the period that we are, that is the period of the Holy Spirit. Where you worship is all about Christ. Es wird ganz klar, dass wir jetzt in der Zeit des Heiligen Geistes sind, dass wir in der Zeit sind, wo es um die Wahrheit und den Geist geht, dass selbst die Anbetung in Wahrheit und Geist passieren soll, wie viel mehr das Predigen. Et la période dans laquelle on se trouve, c'est la période du Saint-Esprit. Donc, les gens qui prient doivent prier dans l'Esprit et dans la vérité. Praise the Lord. Please beware of those you listen to. Nehmt euch bitte in Acht von den Leuten, die ihr zuhört, denen ihr zuhört. Vous devez faire très attention à qui vous écoutez. The man you listen to on internet, he is not of the true Christ. He is of Satan. And stop listening to him. Deswegen, the root is evil. Deswegen Geschichte, die wir am Sonntag hatten, dieses Wort Leben, die Wurzel davon ist teuflisch. Es ist nicht Jesus Christus. Et l'homme dans l'internet qui prêche qu'on peut qu'une femme ne peut pas prêcher, il est mauvais, il travaille pour le diable et puis arrêter d'écouter ses paroles. You know, at the beginning when I heard of him, I thought he does not even know the truth. It's just about it. Maybe he have, because there are a lot of truths we have to know. Sometimes we don't know so, but sometimes later the revelation come. I thought it was just he did not know the truth. But when I read that he forbids speaking in tongues, it was then the Lord said, I can see the root. It's evil, not him. Und als ich am Anfang von der Geschichte gehört habe, habe ich gedacht, okay, das ist einfach jemand, der in diesem Bereich unwissend ist. Seine Gedanken noch nicht erneuert hat, der die Wahrheit einfach an diesem Punkt noch nicht hat, aber halt gut dabei ist. Aber als ich schon gehört habe, dass er die Taufe des Heiligen Geistes verweigert, dass er das fremde Zungensprechen verweigert, da habe ich verstanden, dass dieser Mensch ein anderes Problem hat. Il y a pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire, je vais expliquer. Il y a un homme dans l'internet qui dit que les femmes ne peuvent pas prêcher. Et quand j'ai écouté cela, j'ai pensé ah, ok, peut-être cette personne n'a pas compris la vérité parce que il arrive que tu dois d'abord avoir la révélation peu à peu pour comprendre la vérité de Dieu. Mais quand je lis que cette personne refuse puis interdit de parler en langue, c'est là où j'ai compris que la racine est le vrai problème, puis la racine est que il n'a pas le vrai Jésus Christ. Praise the Lord. The problem with the so-called preachers of Christ is that they don't know the difference between the flesh and the spirit. Das Problem der sogenannten Prediger in Christus ist, dass sie den Unterschied zwischen Fleisch und Geist nicht kennen. Et le problème des pécheurs est prêcheurs et qu'ils ne savent pas la différence entre la chair et l'esprit. You know, they cannot know the difference because they refuse to surrender to the Holy Spirit. Sie können die Wahrheit nicht kennen, weil sie sich weigern, sich dem Heiligen Geist unterzuordnen. Ils ne peuvent pas comprendre la vérité parce qu'ils refusent à se soumettre à Jésus-Christ ou bien au Saint-Esprit. If, for example, they do not know the truth, if they want to know, you can even help them. We can help them to know the truth. Und wir sind in der Position, ihnen zu helfen, die Wahrheit zu erkennen, wenn sie erkennen möchten. Et si ces gens-là veulent comprendre puis avoir la vérité, là nous sommes dans la position d'aider ces gens-là. But it is more than knowing the truth and not knowing the truth. It is the root that is evil. Aber es ist mehr als einfach nur die Wahrheit kennen und dann weitermachen, sondern es geht um die Wurzel, die bösartig ist. Mais il ne s'agit pas seulement de connaître pour comprendre la vérité, mais la racine et le vrai problème qu'on doit voir. And that's why they miss everything together. Und deswegen mischen diese Menschen auch alles zusammen. Et c'est ça pourquoi ils mélangent tout ensemble. You know, in John 3, Jesus separates the flesh from the spirit. Johannes 3 hat Jesus das Fleisch vom Geist getrennt. Johannes 3. En Jean 3, Jésus-Christ fait une séparation entre la chair et l'esprit. Verset 6. He said that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit. It tells the Holy Spirit to know the difference. Mm. Are you getting it? It takes cooperation with the Holy Spirit to understand the difference between the flesh and the spirit. Mm. Es braucht den Heiligen Geist, um den Unterschied zwischen Fleisch und Geist zu erkennen. Verset 6. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit animé par l'esprit, esprit. Donc ça montre que pour comprendre la vérité, tu as besoin du Saint-Esprit. Praise the Lord. Hallelujah. If you are born of again, you are born of the spirit and no longer of the flesh. Wiedergeboren aus dem Geist und nicht mehr aus dem Fleisch. Si tu es né no, you are still here on earth. Auch wenn wir noch hier auf Erden sind. Si tu es né de nouveau, tu es né par l'esprit, bien que tu sois ici dans ce monde. And that's why the Bible says you belong to heaven. Und deswegen sagt die Bibel, wir gehören zum Himmel. C'est ça pourquoi la Bible nous dit qu'on appartient au royaume des cieux. Amen. In Galatians. Praise the Lord. Hallelujah. I quickly explain some few things and we close. Amen. If you go to Galatians 3, praise the Lord. Amen. Amen. Galatians 3, and it's also in Colossians 3:11. But let's go to Galatians 3, from verse 25. But after that faith is come. We are no longer under a schoolmaster. Talking about law, it's talking about the flesh. Talking about outside. Das Äußere. Knowing people outside. Leute von außen kennen. You just see somebody, you judge completely. Just see black person, you judge or white person, you judge everything completely. Wir sehen das die Hautfarbe und richten schon über diese Person. Wir sehen das Geschlecht und richten schon über diese Person. Verset 25 parle de l'extérieur, de la loi, si tu es sous la loi. Donc, par exemple, si tu vois une personne blanche ou bien noire, tu juges cette personne selon sa peau, couleur de peau. Or he have tattoo on his body, or whatever he have on his body. You don't judge completely that this is Satan. Weil die Person Tattoos trägt, you no longer see the flesh. Satanas, aber du siehst, you wir see sehen Christ. Nicht mehr das Fleisch, wir sehen Christus. We are no longer on that. A schoolmaster. Wir sind unter einem Schulmeister, Lehrmeister. Et si par exemple tu vois une personne qui a des tattoos, tu commences à juger cette personne, tu dis que cette personne appartient au diable, mais tu dois arrêter de juger selon à travers la chair parce que nous appartenons plus à la loi. He said, for you are all the children of God by faith in Jesus Christ. For as many as you as have been baptized into Christ, have put on Christ. There is neither Jew nor Greek. There is neither bond or free. There is neither male or female. For ye are all one in Christ Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. And if you be Christ, then you are Abraham's seed, and heirs according to the promise. Let me not go there. Let me just go through what we have here. Amen. On vient de lire verset 25 jusqu'à la fin. You know, here he's telling us that in heaven there is no male or female. Hier steht, dass im Himmel gibt in heavenly world. Keine himmlische Welt gibt's kein Mann oder Frau. Et la Bible nous dit ici que au royaume de ciel il n'y a pas de femmes mais des hommes. There is no Jew, there is no Greek. Kein Jude oder Grieche. Il n'y a ni Juif ou des Grec. Amen. In the spiritual world, there is no male, there is no female. In both sides, the spiritual world of Christ and the spiritual world of Satan. No, Satan is also a spirit. Is somebody getting it? Gibt es keinen Mann oder Frau mehr, aber genauso auch in der teuflischen Welt. Amen. Es ist auch kein Mann und Frau. Et au monde spirituel, il n'y a ni femme ni homme. Et c'est aussi dans tous les deux côtés, donc dans le monde du Christ et même dans le monde du diable. You know, Jesus said, when we pray, we should pray that the will of God be done on earth as it is in heaven. It means heaven should come here on earth. For us, for God's children. hier auf Erden so passiert wie im Himmel. Et Jésus-Christ a dit que la volonté de Dieu s'est faite comme aux cieux, sur la terre comme aux cieux. Please listen carefully. There's something I want to explain here. You know, satanic world is both natural world and spiritual world. That's in der satanic world. Satanischen Welt geht es um das natürliche, um das irdische und das geistliche. Dans le monde satanique, il s'agit de la chair, donc de choses naturelles et de choses surnaturelles. If you go to Ephesians 6, let's go to Ephesians 6. Ephesians 6. You give me time so that we can understand here properly, then we close. Amen. He said from verse 10 to 12. Ephesians 6, 10 to 12. Verse 10 à 12. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness, of this world, against spiritual wickedness. You see, he called it spiritual wickedness. Geistlichen Mächte. Satanic world is spiritual. Die both spiritual and physical world, they belong. This physical world, they belong to Satan. Diese physische Welt und die physische Welt gehört dem Satan und seiner geistlichen Welt. He has his own world also in the spiritual world. Besitzt er auch. Amen. Et ici on peut voir aussi que le diable possède le monde céleste et le monde physique. And in 2 Corinthians 4:4, he calls Satan the god of this natural world. 2 Corinthians 4:4. 2 Korinther 4:4 nennt er the god of this world blinded. That's what the Bible says. Satan and God. Their god. Welt, ihr Gott hat sie verblendet. Et dans 2 Corinthiens 4:4, la Bible appelle le diable le dieu de ce monde parce qu'il a aussi aveuglé ce monde. Two worlds on earth. Zwei Welten gibt's auf Erden. Il y a deux mondes sur terre. There is the supernatural world, a natural world that is being controlled by Satan. Amen. The supernatural, Satan has his own supernatural world. Satan hat seine übernatürliche Welt, die er kontrolliert. The spiritual world, where we just read in Ephesians 6. Oh, amen. He has his own supernatural world. They are supernatural. Das, was sie dort tun, ist übernatürlich. Et le diable contrôle aussi le monde surnaturel, parce que ce qu'il fait là-bas est surnaturel et spirituel. That something is supernatural does not make it Christ. Dass etwas übernatürlich ist, heißt nicht, dass es Christus von Christus ist. Que quelque chose soit surnaturel, ça ne veut pas dire que c'est de Jésus-Christ. Amen. Remember, Moses, he dropped the rod, and the rod turned to snake. And Pharaoh called his own prophet to come and drop the rod, their rod. And their rod turned to snake. That's supernatural. Erinnert euch, als Mose seinen Stab auf den Boden geschmissen hat und er zu einer Schlange wurde durch die Kraft Gottes, haben auch die Magier des Pharaos das Gleiche mit ihren Stäben getan und diese Stäbe sind auch zu Schlangen geworden, aber durch die Macht des Satans. Et rappelez-vous à l'histoire de Moïse quand il a jeté son bâton sur terre puis c'est devenu un serpent. Les magiciens du pharaon ont aussi pouvoir faire ce miracle. If you are really one with Satan, your life will not be a natural life, it will be a supernatural life. Wenn du eins bist, I don't know how you get it. Du kein natürliches Leben führen, sondern ein übernatürliches Leben. Et si tu es un avec le diable, tu vas pas vivre une vie naturelle, mais une vie surnaturelle. Please listen again. You know, the first, number one, Satan has a spiritual world, which is supernatural world, and he is the god of this world. 1 Corinthians 4:4. Amen. Then the second, Christ have his spiritual world, which is called heavenly world, and Christ is the one in charge of that very place. And the Lord wants things to come from there into this physical world for us. He is in charge. In him there is no evil. And Satan's spiritual world, he also wants things to come from there into the physical world. Are you getting it? Please listen. And in that Satan's spiritual world, there is what is called homosexuality there. That's where homosexuality is coming from. Und I hope it's not too much. Und genauso hat Jesus Christus auch seine geistliche Welt, sein Königreich. Und er möchte auch, dass sich sein Königreich hier auf Erden manifestiert. Aber das, was ich manifestieren soll, ist alles rein, ist alles gut, weil es er selbst ist. Aber der Teufel hat auch seine geistliche Welt und er möchte natürlich auch, dass seine geistliche Welt sich hier auf der Erde manifestiert. Und seines ist voll von Perversion, ist voll von Verdrehung. Und deswegen kommen dann die Dinge, die in seiner Welt herrschen, wie beispielsweise diese Geschlechterlosigkeit, die dann perversiert wird, in der Form, dass dann halt Homosexualität dann stattfindet. Ich möchte, dass das nicht nur irdisch der Fall ist, nee, dass das nicht nur geistlich der Fall ist, sondern sich auch irdisch manifestiert. Und das sehen wir heutzutage. Donc, on peut dire que le diable, bien qu'il appartient, ou bien il a appelé le dieu de ce monde ici, donc le monde physique, il a aussi un monde spirituel, donc c'est satanique. Et puis le diable, il veut amener des choses qui sont au monde spirituel, sur terre ici, dans ce monde naturel. Et c'est là aussi où est-ce qu'on prend... les choses comme l'homosexualité. C'est le diable qui l'a pris ce concept du monde spirituel et puis l'a amené ça sur le monde terrestre, ou bien disons naturel. Et puis aussi, Jésus-Christ, lui aussi, il a un monde qu'on appelle le monde céleste. Et puis, lui, il règne là-bas. Et puis, praise the Lord. Hallelujah. Let me repeat this second one again. The second world is called heavenly world. And this heavenly world is spiritual world that is being controlled by Christ. And because it's being controlled by Christ, that heavenly world is here on earth. That's why there is no male, there is no female. In Christ's world, there is no male, there is no female. That's why male can preach, female can preach. There's no male, there's no female is coming from there, from the spiritual world of Christ. But there is no evil in Christ. I don't know if you are getting it. But that of Satan is full of evil. That is where homosexual, they bring the things of the... In the spiritual world, there's no male or female, both sides. But the side of Satan, there's no male or female. And Satan pump what he have there into this world. I hope you can get it. Yeah, this is crazy. How the Lord reveal it to me. Und der Herr möchte ja, dass sein Königreich sich hier auf Erden manifestiert. Und in seinem Königreich gibt es halt auch keine Geschlechter. Und deswegen kann ein Mann predigen. Kann der Heilige Geist durch einen Mann predigen, deswegen kann they're walking for Christ. It is all about Christ. There's no evil der in Heilige it. Geist durch, durch eine Frau predigen, weil es nicht das Geschlecht ist, was predigt, sondern der Heilige Geist, der predigt durch das Fleisch hindurch. Mhm. Aber in der teuflischen Welt ist es halt auch so, dass es da keine Geschlechter gibt in dem Sinne. Und sie das aber so weit dann führen, dass sie dann halt miteinander Unzucht treiben. Diese Geister oder diese Geister und dann halt auch, dass diese Unzucht, die diese Geister miteinander treiben, dann halt auf Menschen überspringt und dass dann Menschen dann genau das Gleiche dann tun und dann auch nicht und dann unabhängig von Geschlechtern Unzucht treiben. I hope you understand it, please. Au monde céleste où Jésus-Christ règne, il n'y a pas du sexe, donc ça veut dire qu'il n'y a pas homme ni femme. Et puis c'est là Jésus-Christ a amené ça aussi ici sur terre. Et puis c'est ça aussi la raison pour laquelle on peut maintenant prêcher, même si tu es une femme ou bien tu es un homme. Mais le problème est que le diable, il veut prendre le concept du monde céleste et puis amener ça maintenant aussi ici sur terre, au monde naturel. Donc il veut que, parce qu'il n'y a pas homme et femme dans le monde céleste, il veut aussi que les êtres humains se comportent aussi comme s'il n'y a pas homme et femme, maintenant au concept naturel. God created male and female. Male and female, he created hidden, Genesis. Er hat sie erschaffen. But he did not create homosexual. Aber er hat nicht Homosexualität erschaffen. I don't know. For somebody to put male of God created male and female and put in the category of homosexual, I cannot even. I don't know where that spirit is coming from. It's more than hell. That spirit that is using him. Und you get it. Die Rede davon, dass Azazel den Wort nee, das was hat sie gesagt? Das ja, das meint sie ja auf den Bezug, dass die Antwort von Worte leben. Na, der hat ja dann gesagt, dann kann man ja auch dann Homosexualität let me say it again. Unter, also kann man auch unter Homosexualität dann hier. God created male and female. And not, he did not create homosexual. Also Gott hat Mann und Frau, he did not create homosexuality. Er schafft aber nicht Homosexualität. For a pastor, that somebody that calls himself a pastor or a preacher of Christ, to not put creating God creating male or female into the category of homosexuality, then that person should be questioned if he is even saved. Aber dass du, dass der Herr Mann und Frau erschaffen hat, gleichzustellen mit Homosexualität. Da, wenn jemand das tut, dann muss man diese Person in Frage stellen. Weil er das getan hat, als er es sehr geantwortet hat, hat er nämlich gesagt, dass wenn es so ist, dann geht ja auch Homosexualität. Na, weil er selber gesagt hat, dass alles geistlich zu betrachten ist und deswegen auch Frauen predigen können. Und hat er gesagt, ja, wenn das so ist, dann können wir ja, kann man ja auch jetzt sagen, dass wir Kinder Gottes Homosexualität akzeptieren können und es auch machen können, wenn alles geistlich zu betreiben ist. You understand wenn it? Wenn man das in einer Vergleich, muss man halt anfangen, die Fragen zu stellen. Some people's pastor. They love him. You don't even know how to explain it. I don't even know how to explain it. Praise the Lord. Okay, we will go there again. Mm-hmm. Let us continue. We'll go there again okay. So that you can understand it. Let me explain. In both spiritual world of Christ and of Satan, there is no male or female. In der geistlichen Welt von Christus und in der geistlichen Welt des Satan gibt es kein weiblich und männlich. Au monde du Christ et puis au monde du diable n'a pas l'homme ni femme. In that of Christ, there is no evil. Aber no, there is nothing like homosexuality. Da gibt's keine Homosexualität. God did not create homosexuality. Gott hat Homosexualität nicht erschaffen. Mais au monde du Christ, Dieu n'a pas créé l'homosexualité. He created male or female. Er hat in the natural world erschaffen. So that we can be here in the natural world. Damit wir hier auf der irdischen Welt sein können. Mais au monde naturel, Dieu a créé homme et femme. Because we are now born into the heavenly world of Christ. Where there is no male and female. We now see Christ alone. That is why male or female, we are one. We can preach. We can do what the Lord wants us to do. Aber weil wir jetzt zum Königreich gehören, sind wir alle eins in Christus. Und da ist nicht mehr wichtig, ob du ein Mann oder eine Frau bist, sondern wir können alle genutzt werden vom Herrn. Ob es durch Predigen ist, ob es durch etwas Lehren ist oder durch etwas anderes. Hauptsache, es ist der Herr, der es durch uns hindurch tut. Et parce que nous sommes maintenant nés de nouveau dans le monde du Christ, on voit seulement Jésus-Christ lui-même, et puis il s'agit plus de du sexe de femme ou homme. In the spiritual world of Satan, there is also no male or female. And in that very place, there are evil. Everything that they are evil, including homosexuality. And homosexuality is coming from there. You know, he's the one pumping it from the spiritual world into the physical world. Are you getting it? Because in the spiritual world, there's no male or female there. He's the one pumping it into here that it is not being occupied by everywhere here. And people are believing it because he is the God of this world. Und weil es halt in der geistlichen Welt des Satans keine Geschlechter gibt, versucht das halt so sehr zu perversieren, dass dann halt Unzucht, geschlechterunabhängig einfach passiert. Hier auf der Erde. Et même dans le monde du diable, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas homme ni femme, mais là-bas, le concept est perversé. Donc on peut dire que le diable veut maintenant utiliser l'homosexualité qui est faite au monde surnaturel, et puis au monde surnaturel. Il veut amener ce concept de l'homosexualité aussi ici sur Terre, entre hommes et femmes. Amen. Amen. Amen. Since he's the one controlling the physical earth, you know, the natural world, you understand me? So what he have in the spiritual world, that the evil he have there, is bringing it here. And people are accepting it and they are not seeing it as normal. Und weil ja das System dieser Welt kontrolliert, ist es dann für ihn noch einfacher, das Geistliche in das Irdische einzuleiten und die Leute seine bösartigen Wege finden dann die Menschen hier auf Erden normal und natürlich. Et parce que le diable et le monde de, et le dieu de ce monde, c'est plus facile pour lui d'amener le concept du monde spirituel ici sur terre et puis les gens acceptent aussi le système du diable. Satan is the root of homosexuality. Der Satan ist die Wurzel der Homosexualität. Et Satan est la racine de l'homosexualité. Are you getting it? He's coming from his own spiritual world. Es kommt von seiner geistlichen Welt. He's the one bringing it. That is why there is no male. They don't see it as there is no male of him. He's full of evil. Deswegen. But that of Christ is preaching Christ. He's helping people to know Christ. That he is no male or female. I don't know if you get it. He's bringing people to be saved. And not destroying people. Deswegen predigen sie auch diese Geschlechterlosigkeit und das Geschlecht einfach nur ein Konzept ist, dass es nichts Biologisches ist, sondern etwas, was man sich aussucht. Und aber im Königreich Gottes ist es was ganz anderes. Da ist es rein, es ist heilig und deswegen kann der Herr durch jeden von uns wirken, weil es nicht um das Geschlecht geht, sondern um seinen Geist. Because in the spiritual world of Christ, there is no male, there is no female. Weil der Geistschwert von Christus ist nicht weiblich oder männlich, dann gibt. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. It's not there is no male or female, so that male and female they sleep together. Mm-hmm. But that of Satan, you understand me? Mm-hmm. Male sleeping with male, female sleeping with female. That is full of the world of Satan. Mm-hmm. It's coming from his own spiritual world. Mm-hmm. I hope you get it, please. Mm-hmm. Amen. Et les gens naturels veulent maintenant prendre le concept du monde spirituel et puis ils acceptent la perversion du diable parce que on doit comprendre que quand Jésus-Christ a dit qu'il n'y a pas femme ou bien homme, il n'a pas dit que maintenant c'est autorisé que homme et femme commencent à dormir ensemble ou faire la fornication ensemble. Ce n'est pas comme ça parce que on doit savoir que Dieu, le concept de Dieu est toujours saint. Et puis le concept du diable est toujours perversé. Praise the Lord. Amen. Let me not go there. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. I hope you understand the message. Mm-hmm. Amen. Amen. You know, for somebody to put, okay, if there's no male or female, then it means homosexual. They also claim there's no male or female. I don't know if you are getting it. They claim there's no male or female. But this pastor, the preacher, he does not understand that there is a difference between the spiritual world of Christ and the spiritual world of Satan. Yeah. Because he cannot get it. He cannot even get it until he submits to the Holy Spirit and accept everything the Holy Spirit is saying, including speaking in tongues, through Christ. Menschen, oder Pastoren, die Homosexualität gleichstellen mit Frauenpredigt, sind Menschen, die einfach das Geistliche einfach nicht verstehen, die geistliche Welt des Teufels nicht verstehen, aber auch die geistliche Welt von Christus nicht verstehen und deswegen Dinge dann vermischen und dann halt Dinge, die vom Teuflischen kommen, mit dem Geistlichen halt durcheinander bringen, weil sie sich eben nicht dem Heiligen Geist unterordnen und eben nicht mit ihm kommunizieren durch die Zungensprache, die in Christus passiert. Praise the Lord. Amen. Les gens qui assimilent à l'homosexualité avec le fait qu'au monde spirituel il n'y a pas l'homme ni femme, ce sont les gens qui ne comprennent pas le monde spirituel parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit et puis eux-mêmes ils ont dit aussi qu'ils ne croient pas en parler en langue, bien que parler en langue te révèle la vérité. Please, people like that man, that pastor or preacher, you should never listen to his message. It's not coming from Christ. Man darf run away from it. It's evil. Wirklich, because he refuses to submit to the Holy Spirit. Vor deren Botschaft muss man wirklich fliehen, weil diese Menschen sich dem Heiligen Geist nicht hingeben möchten. Et les gens comme ce pasteur, tu dois vraiment fuir d'eux parce qu'ils sont les gens qui prêchent des choses qui ne viennent pas de Jésus-Christ. That some part of his message sound good does not mean it's coming from Christ. Are you getting it? Mm. That's sometimes some part, you know, you can listen to me and just say, it's good, it's good, it's good, it's good, it's good. He's good. Satan believed there is God, but he never submit to God. Because Satan believed there is God, he's good. But he refused. That's the book of James. He said he even trembled, but he refused to submit to God. If you refuse to submit to the Holy Spirit, then you are not of Christ. Und nur weil einige Sachen halt gut sind, die dieser Pastor dann predigt, rechtfertigt das nicht die Irrlehre. Ne? Man kann das nicht voneinander trennen, weil der Teufel glaubt auch, dass es Gott gibt und er zittert. Die Dämonen, sie zittern vor dieser Erkenntnis, aber sie glauben dieser Erkenntnis nicht zu dem Punkt, dass sie sich dieser Erkenntnis unterwerfen, dass sie ihm dann folgen, sich demütigen und ihm folgen. Und deswegen muss man da wirklich aufpassen, weil wenn die Bibel sagt, dass die Heiligen in die Irre geleitet werden, dann werden die Heiligen sicherlich nicht von offensichtlichen Dingen in die Irre geleitet, sondern von Dingen, die unoffensichtlich sind. Et seulement parce que une partie de message est bien, ça ne veut dire pas que tu dois continuer à écouter à ces messages, parce que tu dois savoir que même le diable, il croit en Dieu. Plus on a écrit, même les démons tremblent quand ils voient Dieu. Donc ça montre que bien que le diable croit ou bien il tremble quand il voit Dieu, il est seulement mauvais. Et c'est comme ça, c'est avec les pasteurs comme ça. Ils prêchent les mensonges, mais il y a aussi des parties dans leurs messages qui sont bien, mais ça ne veut dire pas que tu continues à écouter à leurs messages. You know, the message can look alike, and they can so be close that you can even call the one, but the source might not be the same. Eine Botschaft kann sich nicht gleich anhören, aber dennoch ist die Quelle nicht gleich. Die Quelle muss man sich anschauen. Et le message peut être très proche à la vérité, mais tu dois vraiment chercher la source et la racine de ce message. If you keep on hearing lies, you are going to believe it. C'est matter of time. Immer wieder Lügen hören, you are going to believe it. Wenn es irgendwann glauben. Si tu écoutes toujours des mensonges, ça fait pas longtemps jusqu'à ce que tu vas commencer à croire ces mensonges. Amen. And that's why I haven't listened to all these pastors, because you know I just put on something. You know, poison, if they poison shit, nobody will die. But if they poison biscuit, people will die. Through their message, people go to hell. Deswegen höre ich mir solche Pastoren auch nicht an, weil ich höre mir dann lieber... Let me judge the truth. Ich schaue mir dann lieber was Normales an, sozusagen, als etwas, was dann halt mit der Wahrheit vermischt, also wo Wahrheit und Lüge vermischt werden. Weil wenn du Kekse vergiftest, werden viele Leute ums Leben kommen. Wenn du Mist vergiftest, wird niemand ums Leben kommen, weil niemand halt... No one eats shit. But people eat biscuits. Aber Leute essen gern Kekse. Und deswegen werden dann halt auch viele Leute sterben. Wenn Because it's painted with Christ, then people eat it. Weil es von außen überall Jesus ist, aber von innen sind es tote Gräber. Et c'est pourquoi j'ai des difficultés à écouter ou bien à entendre les autres pasteurs prêcher, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui prêchent les mensonges. Et puis tu ne peux pas tuer les gens avec la poubelle, parce que les gens vont pas manger la poubelle. Mais quand tu veux empoisonner par exemple un biscuit, les gens vont le manger parce que ça semble attractif. C'est comme si c'est bien, c'est ça goûte pour la bouche. Et il y a beaucoup de gens qui vont aussi aller en enfer à cause des pasteurs, parce qu'ils ils cachent leur message avec Jésus, ils couvrent leur message avec Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. No more age, no more young or old once it comes to Christ. So also is that the spiritual world of Satan. So you can see that you are to know the difference between both. Genau, das ist auch mit Alter. Wir müssen den Unterschied kennen zwischen beiden, das ist sehr wichtig. Et au monde de Jésus-Christ, il n'y a pas jeune ou bien vieille. Vieux. Et tu vas connaître aussi cette différence au monde de Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. So please, if you have any questions,